Philosophie to go mit Jona und Michael Drewes. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie to go im Jahr 2021. Das erste Jahr Philosophie to go ist vorbei und es war ganz schön. Eigentlich. Also für diesen Podcast hier, oder Micha? Absolut. Moin moin, guten Tag. Es hat total viel Spaß gemacht. Ja, kann man sich nicht beklagen. Wir haben 12 Folgen produziert, meine ich. 13, glaube ich. 13? Mit dieser jetzt 13? Oder? Nee. Wir sind ja auch schon ein bisschen länger als ein Jahr dabei, ne? Ein bisschen länger als ein Jahr, aber sonst war 2020 eigentlich unser Podcast-Jahr, würde ich mal meinen, soweit. Und es geht hoffentlich spannend weiter. Heute mit George Herbert Mead und mit der Frage nach der Identität. Bevor es damit allerdings so richtig losgeht, ganz kurz, wie immer, unsere Patreon-Unterstützer. Wir haben nämlich Patreon, das ist eine Internetseite, über die ihr uns finanziell unterstützen könnt, wenn ihr das wollt, weil das halt hier alles natürlich sehr zeitintensiv ist und wenn man dann so ein bisschen einen kleinen Support bekommt, ist das natürlich auch alles leichter umzusetzen. Und einige haben uns dort unterstützt und die würden wir gerne vorlesen an Anfang der Folge immer. Und deswegen jetzt ein riesenfettes Dankeschön an den guten Leon, der uns unterstützt. Der Marc, nochmal Leon, ein anderer. Frank, Rike, Christian, Luisa, Arkadiusz, Jonas, Huli, Zoe ist auch dabei, Isain und die gute Cleo. Vielen, vielen Dank. Und falls ihr das auch tun wollt, könnt ihr das gerne machen. Über Instagram findet ihr einen Link. Einfach bei Instagram mal nach Philosophie to go suchen. Und dort ist ein Link zu unserer Patreon-Seite. Ich glaube, das ist der leichteste Weg. Und ansonsten, ja, wir heißen da auch Philosophie to go. Also ihr würdet das schon irgendwie finden. Micha, heute geht's um Identität. Willst du ein, zwei Sätze kurz dazu sagen? Genau, also es geht heute um Identität, du hast es schon gesagt. Zunächst werden wir gucken, was Identität so sein kann. So ein paar Philosophen und Psychologen werden wir dazu Rate ziehen. Und dann geht es um die Bedingungen der Identität. Wie entsteht Identität? Und wie immer so ein kleiner Abschluss. Und auch nochmal vorweg zu sagen ist, es steht auch sowas wie im Raum, wie was bedeutet es, wenn man sagt, ich bin ein Mann. Oder was bedeutet es, wenn man sagt, ich bin ein Deutscher? Also es geht nicht nur um die... Ja. Also man denkt vielleicht erstmal an so, okay, wer bin ich? Aber da sind ganz viele Aspekte wichtig. Und das ist heute das Thema. Cool, du hast es dir, ich habe das schon gesehen. Wir sind übrigens diesmal wieder online vernetzt. Also falls es irgendwelche technischen Schwierigkeiten kurz geben sollte, was hast du gerade gesagt oder so, dann sei uns das doch bitte entschuldigt. Das liegt dann am Internet. Micha, du hast es dir gemütlich gemacht mit einem Wein, habe ich schon gesehen, oder? Ganz genau, kleinen Wein, ja. Ich habe eine Feuerzangenbowle und einen riesigen Stapel an Schokobons. Ich versuche die nicht allzu laut hier aufzudröseln, damit man das nicht die ganze Zeit im Hintergrund hört. Diese Folge gibt es auch nochmal in einer kurzen Fassung auf Patreon, was ich ja eben schon erwähnt hatte. Nochmal das alles, was wir hier heute besprechen, in einer so ungefähr 10 Minuten langen Mini-Ausgabe, ein Mini-Podcast. Den findet ihr auf Patreon. Da findet ihr auch noch andere Sachen. Es gibt Behind-the-Scenes-Material, hin und wieder lädt Micha kleine Essays hoch. Also da kann man ein bisschen was entdecken. Möchte ich auch nur noch mal gesagt haben, dass ihr da gerne vorbeischauen könnt. Ansonsten geht es jetzt los mit der heutigen Folge von Philosophie to go und George Herbert Mead. Viel Spaß. Kapitel 1 Identität Freud, Erikson, Goffman. So, Jona, das Thema heute ist Identität. Ganz genau. Du meintest auch schon, es könnte sehr spannend für mich werden. Deswegen bin ich umso gespannter. Nochmal ganz kurz, ich habe, wir haben es noch gar nicht dieses Format erklärt. Ich habe keine Ahnung von Philosophie. Du hast Ahnung von Philosophie. Und erklärst mir das und den Zuhörerinnen da draußen. Ganz genau. So. Und wir haben auch heute wieder einen Philosophen mitgebracht, einen Sozialphilosophen, Georg Herbert Mead oder George Herbert Mead. Natürlich ist Identität nicht nur ein philosophisches Thema, ne? Das finden wir in soziologischen Theorien, in psychologischen Theorien, und das heute ist auch so eine Mischung aus allen Welten so ein bisschen. Und ich beschäftige mich mit dem Thema schon recht lang. Hab auch im Studium Biografieforschung und sowas gemacht. Ich werde Psychotherapeut, das heißt, da werden auch wieder Biografien auf mich stoßen. Und da kann man immer eine Frage eigentlich ganz gut stellen. Wenn man sich mit Identität befasst, kommt natürlich eine Frage sofort in den Fokus. Und da würde ich dich fragen, Jona, wer bist du? Das fragst du jetzt mich tatsächlich einfach direkt? Ja. Wer bist du, Jona? Was ist für dich Identität? Wer bin ich? Na gut, man kennt das ja eigentlich aus so klassischen Vorstellungsrunden, wenn man irgendwie fragt, ja, wer bist du denn eigentlich? So, und dann ist auch immer schon die Frage, was antworten die Leute? Und in der Regel sagen die ja solche Dinge, die ich jetzt sagen würde, nämlich, hey, mein Name ist Jona, ich bin mittlerweile 24 Jahre alt, wohne momentan in Köln, ich würde jetzt meinen Beruf nennen, ich arbeite beim Fernsehen. Ja, und da würde ich eigentlich schon aufhören. Da würde ich dann schon in so einer Vorstellung würde ich dann fast schon stoppen an dieser Stelle. Mhm. Das heißt, Identität hat auch etwas damit zu tun, dass Daten aufgezählt werden. Ne? Also ja, Alter, Name, der Beruf, das sind so typische Sachen, um sich erstmal. Ja? Man würde vielleicht auch noch männlich oder weiblich dazu sagen oder gender neutral oder sowas, wenn das bei mir nicht offensichtlich wäre. Mhm. Also es geht zunächst auch darum, sich irgendwie von anderen abzugrenzen. Also du bist männlich, weil du nicht weiblich bist. Du bist 24, weil du nicht 30 bist. Ne? Also es geht auch kann man so sagen, ja. Es geht auch um Abgrenzung und dann um das, was du bist, irgendwie hervorzuheben. Jetzt bist du natürlich mehr als ein Konglomerat, als so ein Sammelbecken von Daten. Denn du bist natürlich auch ein Podcaster. Du bist auch ein, du orientierst dich am männlichen Geschlecht, was auch immer das genau für dich bedeutet. Das können wir vielleicht heute auch nochmal ein bisschen klären. Mal gucken. Du bist, weiß ich nicht, manchmal ein Sportler, du bist ein Staatsbürger, du bist ein Demokrat, du bist, also sehr viel, ne? Dich so zu greifen, wenn man fragt, wer bist du, da kann man eigentlich nur antworten, naja, mich gibt es halt sehr, sehr oft auf der Welt. Mit sehr, sehr vielen kleinen Teil-Jonas oder Teil-Identitäten. Ja, das stimmt. Es ist halt auch immer so, ich muss da immer an solche Rollentheorien und sowas denken. Absolut. Die hatte ich mal in meiner Bachelorarbeit. Mhm. Weißt du, dass man halt gewisse Rollen einnimmt im Leben. Also wenn ich jetzt irgendwie ein mittelalter weißer Mann namens Frank bin, dann bin ich vielleicht tagsüber Grundschullehrer. Abends bin ich dann vielleicht, wenn ich nach Hause komme, bin ich plötzlich Vater, weil ich dann in dieser Vaterrolle bin. Dann bin ich natürlich auch noch liebender Ehemann. So nimmt man halt verschiedene Rollen ein und es gibt verschiedene Erwartungen, die auf einen zutreffen. Und das wäre für mich auch Identität. Also das sind zumindest, ich schreibe oder ich erzähle zumindest auch immer so gewisse Rollen auf, die auf mich zutreffen könnten, wenn mich jemand fragt, wer ich bin. Weißt du, welcher Denker da so dazugehört? Also wer ist so ein typischer Rollentheoretiker? Kennst du da welche? Das ist eine gemeine Frage, weil ich gerade gesagt habe, dass ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe. Ich habe dir ja auch gelesen, ja? Ja, ich wühle gerade intensivst in all meinen Unterlagen und suche die jetzt gerade. Sagen wir es mal so. Also okay, dann helfe ich. Soll ich dir helfen? Ja, warte. Ralf. Also zunächst einmal. Dahrendorfer? Also in der Soziologie ist ein ganz typischer Rollentheoretiker Ralf Dahrendorf, ja. Ach, sag ich doch. Der definiert die Rolle im Sinne der Erwartungsstrukturen der Gesellschaft. Also Rolle wird dadurch definiert, dass es verschiedene Erwartungen gibt, die du dann zu erfüllen hast. Mhm. Auch heute wird der Rollenbegriff wichtig sein. Ein anderer Denker, der jetzt auch soziologisch die Frage der Identität beantwortet, ist Erwin Goffman. Erwin Goffman sagt so etwas wie: Wir alle Menschen, wir leben auf einer großen Bühne und wir stellen uns auf dieser Bühne dar und wir spielen Theater. Und wir setzen immer wieder verschiedene Masken auf und in dem, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die die Vatermaske aufhabe, dann bin ich gerade der Vater. Oder wenn ich die Maske des Arbeitnehmers aufhabe, dann bin ich gerade der. Also es ist eine sehr starke Orientierung bei der Frage der Identität an die Rolle, an das Gesellschaftliche. Das ist so eine typische soziologische Betrachtung, also Identität im Sinne von Rollentheorien oder Rollentheorie. Man benimmt sich halt einfach ganz, ganz anders und ist halt in einer anderen Rolle drin, wenn man sich gerade wie ein Ehemann fühlt und nicht wie ein Arbeitnehmer. Also ich rede mit meinem Chef nicht so, wie ich mit meiner Ehefrau reden würde. Ja. Und gebe ihm keinen Abschiedskuss oder etwas in dieser Art. So, das sind so sehr fundamentale Unterschiede dann einfach, die man einnimmt. Ganz, ganz genau. Und das wäre jetzt so eine soziologische Betrachtung. Wir werden heute, oder das wird auch Miet machen, so die Soziologie und die Psychologie miteinander verbinden. Also das, was ich gerade schon gesagt habe, ist auch nachher noch wichtig. Jetzt aber zunächst würde ich mit Erik Erikson anfangen. Oder Erikson, den hatten wir auch schon mal in der Folge zur Psychoanalyse. Da habe ich den mal so ein bisschen angeschnitten. Nicht viel, aber so ein bisschen. Und der sagt zunächst, wenn man die Frage der Identität hört, dann stellen sich eigentlich Folgefragen. Und diese Folgefragen sind, wer bin ich, wer bin ich nicht und wie bin ich geworden, was ich bin. Wenn ich die Fragen beantworten kann, und diese Fragen kann ich auch nur in meinem ganzen Leben beantworten. Damit meine ich, dass Identität prozesshaft zu sehen ist. Also er spricht auch von so einer Lebenszyklustheorie. Also deine Identität verändert sich. Wer ich bin, das verändert sich. Wer ich war, das verändert sich auch. Und wer ich nicht bin, auch. Aber die Frage der Identität lässt sich langsam eingrenzen, wenn du diese Folgefragen versuchst zu beantworten. Das finde ich eigentlich schon mal ein ganz, ganz coolen Turn, ganz coole Idee. Und ja, du wolltest was sagen? Nö, ich würde nur gerne noch dann quasi darauf eingehen, also was jetzt diese Folgefragen genau sind, aber ich nehme an, das wolltest du gerade tun. Ja, also die Folgefragen sind eine erste Orientierung zur Beantwortung der Hauptfrage Identität und Erikson beantwortet aber jetzt die Hauptfrage der Identität. Das ist jetzt nur so ein kleiner Einschub, ne? Wir machen jetzt nicht ganz für Erikson, okay. Aber genau, der beantwortet die entwicklungstheoretisch. Nämlich Erikson steht in der Tradition von Freud. Freud kennst du ja, Sigmund Freud, Psychoanalyse, da hatten wir ja schon mal etwas. Weißt du noch, wie Freud die Identität definiert? Nee. Bei Freud weiß ich noch, ich, es über ich. Genau. Ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst. Ja, dass doch. Das alles zusammen ist die Identität, also das Es mit all den Trieben quasi, die dort zusammengefasst werden, das Über-Ich mit der ganzen Moral, die auf uns wirkt und uns beeinflusst in unserem Handeln und das Ich, das zwischen diesen beiden vermitteln muss. Ja, genau. Und dieses Zusammenspiel von dem Ganzen ist so eine ganz platte Antwort jetzt, was Identität ist. Ne? Natürlich verkürzt dargestellt, aber das ist die freudianische Antwort. Und also Freud sagt, wir sind unsere Triebe, unsere Moral und das, wie wir versuchen, dieses beides, was sehr oft im Widerspruch miteinander steht, wie wir das versuchen zu vereinbaren. Und wie wir darauf mit der Welt da draußen. Genau, vereinbaren und wie wir darauf auch reagieren. Das ist noch ein kleiner Unterschied vielleicht. Ja. Jetzt nimmt Erikson diesen Blickwinkel, diese Betrachtungsweise und versucht Identität entwicklungstheoretisch zu erklären. Entwicklungstheoretisch, damit meine ich so die kindliche Entwicklung. Na, also von Schritt, das ist, oder es ist so ein Phasenmodell, vielleicht ist es so einfacher, sich vorzustellen, so ein Stufenmodell. Und wir erlangen nach Erikson verschiedene Tugenden oder Grundhaltungen in den Stufen. Und diese Stufen sind quasi in Altersspannen so ein bisschen mehr oder weniger gut eingegrenzt. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Also es kommt sowas wie Zielstrebigkeit beispielsweise in einer Stufe heraus. Oder die erste Stufe ist als Baby, als Urvertrauen gegen Urmisstrauen. Und dann geht es darum, für das Kind Bindung aufzubauen mit der Bezugsperson, vielleicht mit der Mama, vielleicht mit dem Papa oder jemand anderen, Vertrauen zu gewinnen. Und durch diesen Prozess erlangen wir dann diese Grundhaltungen und meistern diese Krisen. Jede Stufe ist bestückt mit einer Krise oder mit mehreren Krisen. Und wenn wir die gut meistern, also wenn wir dann Bindung aufbauen können zu unserer Bezugsperson oder Bindungsperson, dann sind wir gerüstet für die nächste Stufe. Und dieses Stufenmodell gibt so eine Grundorientierung, entwicklungstheoretisch, was Identität heißt. Nämlich Identität heißt, diese ganzen Stufen durchzuspielen oder da durchzugehen, diese Grundhaltung mitzunehmen. Und natürlich bist du dann noch geprägt von Erfahrungen in der Welt. Und da helfen dann die Folgefragen, nämlich wer bin ich nicht, wer bin ich und wie bin ich geworden, was ich bin. Und das ist lebenszyklisch zu erklären. Also ein lebenslanger Prozess. Ich will da auf etwas hinaus, nämlich, dass das natürlich eine andere Antwort ist als die Rollentheorie, die wir vorher hatten. Ja. Das ist jetzt psychologisch gedacht, also mehr im Inneren des Menschen. Nicht so sehr nach außen geguckt, sondern erstmal nur, wie entwickelt sich ein Mensch? Es geht eigentlich wirklich um diese lebenslange Entwicklung. Und das andere, die Soziologie, hat dann eher den Blick auf die Rollen, die von außen an das Individuum herangetragen werden. Und da versucht jetzt Mead, eine Verbindung zwischen den beiden herzustellen, wobei er nicht, ja, nicht auf Seiten Freuds ist. Also Freud ist jetzt nicht sein größter Partner, aber er ist auch Psychologe, aber kein Psychoanalytiker. Also die ganzen Phasen, wolltest du da jetzt nochmal drauf eingehen? Also ist das etwas, was dann jeder Mensch durchlebt, diese verschiedenen, oder ja, durchlebt, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, durchmacht und dann zur nächsten Phase schreitet? Oder wie habe ich das jetzt genau zu verstehen? Genau, du musst quasi du bist gezwungen als Mensch durch diese Entwicklungsstufen zu gehen, solange du ein gewisses Alter erreichst. Also Willa, es ist so ein bisschen auch die, weil es gibt ja immer diese Frage nach der Natur des Menschen, die ja ziemlich schwierig ist. Ist es aber das, was Erikson dann auch irgendwie meinte, dass wirklich alle Menschen durch diese Phasen gehen? Ja, aber es ist nicht, die Natur des Menschen ist, glaube ich, immer noch etwas anderes. Aber es gehört dazu, dass Menschen oder zum Menschsein gehört, diese Entwicklungsstufen zu durchlaufen. Und das kann man ja auch ganz gut sehen. Also ein Baby verhält sich natürlich anders als ein Kleinkind, als ein Jugendlicher. Und alle haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Man kennt das ja auch ganz gut, wenn man von Pubertät spricht. So, das ist ein Begriff, der ist allgemein anerkannt. Und da geht es auch um die Frage, wer bin ich, wer will ich sein? Das sind ja so ganz identitäre, identitätsstiftende Fragen da. Und die Phase macht jeder Mensch durch. Mal anders oder mal mehr, aber die Krisen an sich sind sehr, sehr ähnlich. Okay, auch so wie jedes Kleinkind irgendwann die ganze Zeit Dinge ausfragt. Also immer fragt, warum ist das so, warum ist das so? Genau. So etwas auch? Genau, vielleicht basaler, einfacher gedacht, dass jedes Kind Sprache entwickelt. Ach so. Also, ne, auch das, was du gesagt hast, ja, ne, das ist wichtig, dieses in den Mund nehmen, diese orale Phase. Aber wenn man sich jetzt ganz einfach erstmal vorstellen will, ist, naja, wir haben alle, auch wenn wir alle unterschiedlich sind, haben wir trotzdem eine ähnliche Entwicklung. Wir lernen die Sprache, wir lernen es mit anderen Menschen zu kooperieren, wir sterben am Ende, haben wir in der letzten Folge gehört. Also wir haben alle schon in gewisser Weise eine ähnliche Entwicklung, ja. Und ich bin jetzt 24 Jahre alt, das heißt, ich weiß so ungefähr die Phasen, die man durchmacht bis zu diesem Lebensalter. Was ist denn danach? Hat da Erikson auch was zu gesagt? Das würde mich noch interessieren. Also wie ist das mit, also ich kann mir diese Phasen vorstellen, dass das wirklich bei vielen Menschen gleich ist. Die Kindheit, dass natürlich die Sprache sich entwickelt, dass viele Kinder auch diese Phase haben, wo sie immer fragen, warum, warum, warum, dass Jugendliche in die Pubertät kommen. Aber wie ist das dann im Erwachsenenalter? Ist man da fertig mit seiner Identität dann an diesem Punkt für Erikson? Oder geht das da auch noch weiter und gibt es auch noch bestimmte Phasen, wo er auch sagen würde, okay, die trifft jeden 30-Jährigen plötzlich? Also das geht schon immer weiter. Ich glaube, er hat 8 Stadien. Ich habe mich da jetzt aber auf Erikson heute jetzt auch nicht perfekt vorbereitet. Ja. Aber es gibt auch ein Stadium im Erwachsenenalter. Also wo es dann auch sowas geht um die Angst vorm Tod zum Beispiel. Das weiß ich noch. Also da machen wir auch eine ähnliche Entwicklung durch, dass wir uns die Frage nach dem Tod stellen. Das hatten wir ja letztes Mal auch so ein bisschen. So ein bisschen. Wir haben halt 3 Stunden über den Tod geredet. Also ja. Wir sind scheinbar sehr erwachsen. Okay, jetzt würdest du zu George Herbert Mead kommen. Genau, also George Herbert Mead, das wird das nächste Kapitel dann zeigen, verbindet eine psychologische Perspektive und eine soziologische Perspektive und gibt uns eine Antwort auf die Frage der Identität. Und dafür brauchen wir aber gewisse Bedingungen, gewisse Grundvoraussetzung, damit wir überhaupt Identität entwickeln können. Und was darunter zu verstehen ist, das erfahren wir im nächsten Kapitel. Kapitel 2: George Herbert Mead und die Bedingungen der Identität. So, George Herbert Mead hat 1863 bis 1931 gelebt. Also auch zu Zeiten von Freud zum Beispiel. Freud war ein bisschen älter geworden oder hat länger gelebt, aber er hat zu Zeiten von Freud gelebt. So als kleiner. Und während des Ersten Weltkriegs. Genau, und kurz vorm Zweiten. Ja. Ja. George Herbert Mead war Sozialphilosoph und Psychologe oder Soziologe, Philosoph und Psychologe. Aber er hat sich als Sozialphilosoph gesehen. Aber er hat diese drei Sachen studiert. Und er ist zugehörig des oder zum Pragmatismus. Genau, wir werden auf jeden Fall heute die psychologischen Aspekte sehen. Ich glaube, er nennt sich Sozialphilosoph, weil er halt schon so eine allgemeine Frage stellt. Nämlich die Frage der Identität als allgemeine Struktur in der Welt, so. Das versucht er schon allgemein zu beantworten. Und dann das Soziale kommt aus seiner Theorie. Die begründet er nämlich sehr in der Interaktion von Individuum und Gesellschaft. Aber jetzt habe ich ja gerade gesagt, er gehört zum Pragmatismus. Kannst du mit dem Begriff etwas anfangen? Pragmatismus? Nee, tatsächlich nicht. Erklär's doch gerne nochmal. Pragmatismus ist eine typisch amerikanische Denktradition. Also wir waren ja jetzt ganz oft in Deutschland unterwegs oder auch in England mit David Hume. Jetzt sind wir so ein bisschen in Amerika gelandet. Da sind auch Namen zu nennen wie Dewey zum Beispiel, aber auch Mead. Und der Pragmatismus, der definiert zunächst einmal den Menschen als handelndes Wesen. Also es geht mehr um die Handlung und weniger um die Vernunft. Natürlich ist immer beides auch wichtig, aber der Fokus liegt hier wirklich auf der Mensch als handelndes Wesen und das Tun ist wichtig. Und da wird sich auch daran orientiert, dass die Wahrheit zum Beispiel immer nützlich sein muss. Also es wird sich an dem Nutzen für uns Menschen orientiert im Pragmatismus. Inwiefern ist das nützlich, was wir da machen? Und wenn es nützlich ist, dann ist es so lange erstmal wahr. Das ist so der Pragmatismus. Also wir haben das handelnde Wesen, es geht wirklich um das Tun im Jetzt, in der Gegenwart. Aber nützlich im Sinne von, dass sich das bewährt, richtig? Also, dass man, weiß nicht, dass man sagt, okay, ich werfe einen Apfel hoch und der fällt runter. Und das ist halt so, weil ich das immer sehe und weil das einen praktischen Nutzen hat, wenn ich davon ausgehe. Ja. Erstmal. Ne, so jetzt nicht in dem Sinne von, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt und verbiege die Fakten, so wie ich sie gerne hätte. Ja, genau, und da auch solche sehr skeptischen Ansichten. Die sind da dann erstmal, die werden zur Seite geschoben und geguckt, inwiefern hilft dieser Skeptizismus überhaupt uns Menschen. Also Wissenschaft hat auch etwas damit zu tun, einen gewissen Nutzen für die Menschen zu haben. Okay, also wenn Kant irgendwie fragt, was kann ich wissen und oder irgendjemand kommt auf die Idee, wir leben vielleicht alle nur in der Matrix, dann wäre das nicht so pragmatisch. Ja, genau, es wäre nicht pragmatisch genug. Und in dieser Denktradition, da kann man noch ganz viel zu sagen, steht auf jeden Fall Mead. Also, das ist besonders wichtig, er betrachtet den Menschen als handelndes Wesen. Und Handlungen haben ja auch oft etwas mit anderen Menschen zu tun, mit Intention, dass ich etwas mache, etwas tue. Bei Sartre war das ja auch so. Ne, der hat ja auch den Menschen als handelndes Wesen gesehen. Und der guckt gar nicht so stark komplett auf die Vernunft, wie bei Kant. Und er beantwortet nun die Frage mit seiner Theorie, die er nicht selbst richtig verfasst hat, sondern er hat nur lediglich Essays geschrieben oder es gab Mitschriften von seinen Studierenden und die wurden dann später veröffentlicht und sehr oft zitiert von anderen Wissenschaftlern und so hat sich seine Theorie erst so richtig gebildet. Aber es gibt auch ein Hauptwerk von ihm, Geist, Identität und Gesellschaft und dann noch von Herbert Blumer, Symbolischer Interaktionismus. Das sind so die Bücher oder ja, die sollte man lesen, wenn man Mead wirklich verstehen will. Habe ich auch hier zu Hause liegen. Und er beantwortet jetzt die Frage durch den symbolischen Interaktionismus. So nennt er seine Theorie. Kannst du etwas schon mal damit anfangen? Schon mal gehört? Naja, ja, ich hab's, Micha. Es ist das gleiche wie bei der Bachelorarbeit. Natürlich, ja, ich hab ja Medienkommunikation studiert, Micha. Ach so. Ja. Ich kenne den. Oder sagen wir es so, ich sollte den in- und auswendig kennen. Echt? Ja, wusste ich eigentlich schon. Jetzt nicht. Okay. Also wir hatten den auf jeden Fall im Studium. Ich könnte auch so ein paar Schlagwörter nennen, aber ich will dir jetzt nichts vorgreifen. Ich könnte da eh auch nicht so viel zu beitragen jetzt noch. Deswegen bin ich eher gespannt darauf, wie du das nochmal jetzt zusammenfasst hier in diesem Podcast. Mhm. Aber ja, ich habe schon mal von ihm gehört. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass der so in den Medienwissenschaften so eine Relevanz hat. Aber umso besser. Also ich glaube, oder? Ich verwechsel jetzt gerade mit irgendeinem anderen Podcast, wo ich den mal gehört habe. Aber ich glaube auch tatsächlich im Studium. Okay, ja, kann natürlich sein. Der ist auf jeden Fall gut. Und auch immer noch, den kann man immer noch verwenden, auch im wissenschaftlichen Diskurs. Also ich benutze den für meine Masterarbeit. Im symbolischen Interaktionismus sind jetzt zwei Begriffe zu finden. Einmal Symbol oder Symbolik und einmal Interaktionismus. Und bei Interaktionismus geht es darum, dass sich Identität, also die Frage ist immer noch Identität untergebrochen. Wer bin ich, wer bin ich nicht? Geht es um Interaktion. Also du kannst nicht alleine die Antwort beantworten auf die Frage, wer du bist, sondern du brauchst ein Gegenüber, am besten vielleicht noch mehrere. Das werden wir nachher noch klären, aber das ist mit Interaktionismus gemeint. Oder Interaktionismus, genau. Und Dass ich mich irgendwie spiegeln lasse von anderen Menschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch so ein bisschen Comedy-Autor teilweise, und wenn ich jetzt, weiß nicht, einfach die ganze Zeit Gags mache und alle Leute würden die ganze Zeit sagen, naja, das ist halt nicht witzig, dann würde ich vielleicht auch schnell meine Identität und so, wie ich mich selber sehe, ändern. Weil es da einfach dann eine Dissonanz gibt zwischen dem, wie ich mich sehe und dem, wie es von mir gespiegelt wird. Genau. Und das wird nachher sogar noch ein Tick präziser, wie dieser Prozess abläuft. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall mit Interaktionismus gemeint. Und mit Symbol oder symbolischen Interaktionismus, das Symbol ist jetzt so eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Identität entwickeln zu können. Jetzt natürlich die Frage, was sind Symbole? Vorweg, ich erkläre heute wieder eine Theorie. Und bei der Theorie, da ist es wichtig, aufmerksam zu sein und die verschiedenen Begriffe nachher zu verstehen. Und dann erst kann man die zusammenwürfeln, zusammentun, wie in so einer Salatschüssel, und dann schmeckt es erst. Aber du musst jeden Begriff einzeln jetzt gut verstehen. ist perfekte Analogie. Genau, es wird recht kleinschrittig. Ich lasse trotzdem auch Sachen weg, so im Rahmen des Podcasts natürlich. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber es ist eine richtige Theorie. Mal gucken, ob am Ende das wieder so ist, wenn du sagst, ah ja, stimmt, so, jetzt macht alles zusammen einen Sinn. Mal gucken, ob das wieder kommt. Mal schauen. Jetzt versuche ich zunächst zu beantworten die Grundvoraussetzung für den symbolischen Interaktionismus, für die Frage der Identität. Und das sind Symbole. Ganz genau sind es aber zunächst einmal nicht Symbole, sondern es sind Zeichen und Gesten, und dann erst kommen die Symbole. Und diese Zeichen und Gesten, die haben alle etwas mit Kommunikation zu tun. Ne? Du hast ja schon gesagt, du hast Kommunikationswissenschaften studiert. Das hat alles etwas mit Kommunikation zu tun. Und im weiteren Schritt mit Sprache. Also Sprache ist nicht gleich Kommunikation. Das weißt du wahrscheinlich ja auch. Wir werden nachher noch einen Unterschied da merken. Ich würde jetzt vorschlagen, wir beginnen mit den Zeichen. Wenn wir die verstanden haben, gehen wir rüber zu den Gesten, dann gucken wir mal, was die Symbole so machen. Ja, okay. Sehr, sehr gerne. Die Zeichen, darunter versteht er zunächst einmal etwas Instinktives, also instinktive Reaktion auf Gegebenheiten in der Welt. Als Beispiel ist sowas zu nennen wie ein lauter Knall und du zuckst zusammen. Oder deine Hand ist auf einer heißen Herdplatte und du ziehst die Hand weg. Und diese instinktiven Reaktionen, die hast nicht nur du, die hab auch ich, aber die könnte auch dein Hund oder deine Katze oder deine Maus haben. Also die ist nicht humanspezifisch, aber da beginnen so die ersten Reaktionen. Also du zeigst eine Reaktion auf etwas in der Welt. Ne, durch den Knall, das Zusammenzucken, Hände wegziehen bei Wärme, und das folgt instinktiv. Du denkst nicht darüber nach. Du interpretierst nicht erst die Situation, überlegst, ja, wenn es jetzt knallt, dann zucke ich heute zusammen. sondern es passiert einfach. Beim Horrorfilm, du erschreckst dich, es passiert einfach. Und das sind für ihn Zeichen. Zeichen. Zeichen. Da haben wir es aber jetzt noch nicht mit Kommunikation zu tun. Es sind erstmal nur ein Reaktion zeigen auf etwas. Und das ist so der erste Step, wenn es um Kommunikation geht. Aber ja, das sind Zeichen. Warum nennt ihr das denn Zeichen? Das nervt mich jetzt schon wieder. Weißt du, wenn ich an Zeichen denke, dann denke ich an, weiß nicht, sowas wie ein Warndreieck dann oder so etwas in der Art. Ja. Also halt irgendetwas, was mir etwas zeigt. Vielleicht wegen der Übersetzung ist es sowieso bei Ihnen schwierig mit der ganzen Übersetzung ins Deutsche. Was ist denn das, der Originalbegriff? Weißt du das gerade? Wahrscheinlich einfach nur Sign? Ja. Aber im Englischen ist es dann unbedingt auch ein, ja. Ja, ist ein, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das wird noch besser werden. Okay, na gut, aber es, also Zeichen sind Reaktionen, sehr reflexartige Reaktionen, affektive Reaktionen. Instinktiv. Ich schrecke zusammen, instinktiv, ich fange an zu blinzeln, wenn mich jemand so tut, als würde er mich schlagen oder sowas in der Art. Ja, affektiv, ja gut. Affekte sind immer Emotionen oder was? Ja. Kann das sein? Ja, okay, gut, dann streichen wir das wieder. Ich wollte nur schlau klingen, es tut mir leid. Ist ja auch richtig. Also es ist ja auch nicht grundlegend falsch. So, man muss auch jetzt nicht hier komplett steil gehen. Ja, doch. Wir sind schon Philosophie-Podcast, da müssen wir schon auf die Wortwahl achten. Okay, also wir haben Zeichen geklärt. Da beginnt's. Es ist noch keine Kommunikation, geschweige denn Sprache, aber da beginnt es. Und das ist auch bei Tieren zu finden. Jetzt gehen wir rüber zu den Gesten. Zeichen, jetzt kommen Gesten. Gesten beginnen, oder da beginnt die Kommunikation. Da fängt es langsam an, da kann man dann von Kommunikation sprechen. Und da geht es zunächst darum, Reaktionen bei jemand anderen, also es hat schon mal etwas mit mindestens Zweien zu tun, zu verursachen und zu beeinflussen. Es ist so ein Wechselspiel von Reaktionen. Und da hätte ich jetzt ein Beispiel mitgebracht, vielleicht sogar zwei, um das zu verdeutlichen. Wir haben diese Gesten auch bei Tieren. Also auch Tiere haben Gesten. Zum Beispiel, Das ist auch von Meat selbst. Wenn du dir vorstellst, ich breche das jetzt oder paraphrasiere das so ein bisschen, fasse das zusammen. Zwei Hunde stehen sich aggressiv gegenüber. Genau, dass man sich einmal das jetzt vorstellt. Okay, wir haben zwei Hunde, die stehen sich aggressiv gegenüber. Der eine Hund signalisiert jetzt zum Beispiel durchs Knurren, das wäre jetzt die Geste, den anderen Hund, dass er jetzt angreift. Ne, da haben wir die erste, da haben wir die Geste und darauf folgt eine Reaktion von dem anderen Hund durch dieses Signal. Und die Reaktion von dem anderen Hund könnte natürlich jetzt wiederum sein, auch anzugreifen. Es könnte aber auch sein, in Deckung zu gehen. Also die Reaktion von dem einen Hund löst dann wiederum eine neue Geste bei dem anderen Hund aus. Und dieses ist ein ständiges Wechselspiel von Gesten. Der eine macht wieder da eine Geste, dann reagiert der Hund wieder darauf. Und das so kommunizieren im Endeffekt auch Tiere nach Miet. So, ne? Und er sagt dann auch, hier werden Gesten ausgetauscht. Und diese Gesten, man kann es schon Kommunikation nennen, aber es ist immer noch instinktiv. Die Hunde machen sich keine Gedanken und überlegen, ja, wenn er jetzt knurrt, dann könnte er nett sein oder böse. Nee, das machen Hunde gerade nicht, sondern sie reagieren instinktiv auf die Situation und ziehen sich entweder zurück oder greifen selber an. Es ist wie so ein Automatismus, so ein automatischer Ablauf. Und diese Reaktion durch die Gesten, die kann man auch bei Menschen wiederfinden. Also stell dir vor, du bist in einem Boxkampf, du bist ein erprobter Boxer und kämpfst gegen einen anderen Boxer oder eine Boxerin und dann reagierst du auch nur noch automatisch. Ne? Du hast automatische Ablaufmuster, weichst aus, schlägst wieder zu. Da interpretierst du diese ganze Szene nicht mehr für sich, sondern es ist einfach ein instinktives Handeln. Du kennst das wahrscheinlich besser, weil du kein Boxer bist, vom Zocken oder so. Danke. Ja, stimmt ja auch. Aber ist das dann nicht schon fast eher Zeichen irgendwie in der Art und Weise? Also, dass man wirklich eher... Zeichen, sorry, sind definiert als natürliche Ereignisse. Also Zeichen, da sind keine Lebewesen im Spiel. Okay. Aber es ist ja schon dann... Aber es ist schon auch Kommunikation für mich. Es ist Kommunikation, weil jemand anderes, ein Hund, beim anderen Hund eine Reaktion auslöst. Und okay, diese Reaktion, dieses Auslösen der Reaktion löst neu, ist, ja? ist nicht intentional. Also das ist nicht etwas, wobei ich ein Ziel verfolge. Naja, intentional würde auch heißen, dass es dir bewusst ist. Und das würde er jetzt den Hund nicht zusprechen. Sondern es ist einfach ein instinktives Handeln. Und diese Reaktion von dem einen Hund auf den anderen rufen ja wieder eine neue Reaktion aus. Also wenn du zusammenzuckst bei einem Knall, dann löst das keine Reaktion beim Knall aus. Ja, außer, ja, okay. Ja, okay. Also, okay. Ja. Aber wenn dann jemand, wenn ich jetzt, es knallt irgendwo ganz, ganz laut und ich reagiere darauf, indem ich plötzlich anfange, in Tränen auszubrechen. Einfach so, plötzlich. Ja. Dann wäre das quasi ein Zeichen, richtig? Es wäre, also ja, ist ein sehr komisches Zeichen. Beim Knall brichst du in Tränen aus? Nee, das Beispiel ist noch nicht zu Ende. So, und wenn jetzt jemand. Dann wird es zur Geste. Dann wird es zur Geste, wenn jetzt jemand anders ankommt und quasi wie aus, auch aus einem Reflex heraus anfängt, mich zu trösten. Aber das würde eigentlich nicht passieren. Da werden wir dann eher von Symbolen sprechen nachher. Okay. Es wäre eher, es wäre ein Symbol, noch kein signifikantes Symbol. Aber wenn das vielleicht auch bei jemandem an, wenn ich weine, dann kennt man das doch auch oft, dass, oder wenn ich sehe, wie jemanden weine, wenn jemand weint, dann kann es ja auch sein, dass ich auch traurig werde dadurch. Mhm. Wäre das so etwas? Dann eine Geste? Ja, kann man schon sagen, wenn es dann instinktiv ist. Ja, es kommt einfach irgendwie. Es kommt einfach, Das kennt man doch, oder nicht? Ja, man, doch, oder man guckt einen Film und man wird instinktiv traurig, weil Robert Pattinson mit irgendjemandem Schluss gemacht hat oder so. Ist der ich habe Twilight nie gesehen, es tut mir leid. Okay, ja. Ja, es kann auf jeden Fall verursacht werden. Ja, okay. Ich müsste aber trotzdem nochmal drüber nachdenken und werde es vielleicht nachher nochmal revidieren. Aber ich sag erstmal ja, weil wir haben ja noch diese anderen ganzen Symbole, diese ganzen anderen Instanzen. Ja. Und die sind gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Wir haben jetzt von Zeichen gesprochen und wir haben von Gesten gesprochen. Und wenn eine Geste einen nicht instinktiven Ablauf hervorruft, also eine gewisse Bedeutung hat, also interpretierbar ist, dann wird sie zum Symbol. Nehmen wir die Faust wieder vom Boxkampf eben. Die haben miteinander gekämpft, mit Fäusten selbstverständlich. Diese Faust an sich ist aber gar keine Geste notwendigerweise, sondern sie könnte auch, oder sie ist auch abhängig von der Situation ein Symbol. Weil du, wenn du die Faust zum Beispiel nachts am Hauptbahnhof entdeckst oder siehst, jemand kommt dir entgegen und erhebt seine Fäuste, dann interpretierst du die Situation und merkst, okay, ich habe Angst zum Beispiel. Wenn du aber eine Faust im Fußballstadion bei Werder Bremen siehst, dann könntest du oder dann interpretierst du die Situation und merkst, da freut sich gerade jemand. Oder da guckt dich ganz böse an, weil du im falschen Fanblock bist. Und du merkst, okay, der will Stress. Das heißt, du handelst nicht instinktiv, sondern er spricht davon, dass du dein Handeln verzögerst, die Situation, natürlich geht das in Bruchteil von Sekunden, bewertest, interpretierst und dann erst deine Reaktion darauf folgt. Und dann wird eine Geste zu einem Symbol. Okay, also die Geste wäre quasi so ein reflexartiges Zurückweichen irgendwie, wenn jetzt jemand die Faust ganz schnell hebt und ich weiche so zurück, weil ich denke, der schlägt mich gleich, dann wäre das noch eine Geste. Genau. Richtig? Ja. Okay, aber wenn ich denke, okay, jemand hebt nachts die Faust und ich weiß nicht, weiche nicht nur schreckhaft zurück, sondern versuche auch noch irgendwie heimlich 112 in mein Handy reinzutippen, dann wäre das ein Symbol? Dann wäre das ein... Doch. Also wenn du die Situation interpretierst und dein Handeln verzögerst, die Verzögerung wäre die Interpretation, dann wird die Geste zu einem Symbol. Okay, und wenn diese Person dann sehen würde, wie ich 110 gerade in mein, ich rufe die Feuerwehr einfach, wenn mich überfällt, wenn ich das eintippe irgendwo, dann löst das wiederum bei ihm auch etwas aus. Genau. Und wenn er dann auf einmal deswegen ist das ein Interaktionismus. Ja, schon. Ja, richtig. Das hatten wir eben bei den Hunden ja auch schon. Das war ja auch ein Wechselspiel von Reaktionen, die miteinander interagiert haben. Da wurde auch schon interaktionistisch gehandelt. Das Symbol, was wir jetzt haben, also die interpretierbare Geste, ist auch noch keine Kommunikation. Noch keine Sprache, sorry, bei Meet. Es ist immer noch, wir sind immer noch im Bereich der Kommunikation. Eine Geste sieht man zum Beispiel auch bei Kindern, das ist ein Beispiel von ihnen, wenn das Kind auf etwas zeigt und irgendwie dann noch einen Laut dazu macht, da, dann würde ich, wenn ich jetzt das Kind wäre, auf meinen Wein zeigen und dann müsstest du aber erst die Situation interpretieren und dabei sein und überlegen, auf was zeigt er genau und dann weißt du, es ist der Wein, im besten Fall, aber du weißt nicht instinktiv, wenn er da sagt, was du zu tun hast. Und noch eine Frage, wenn jetzt das Kind auf etwas zeigt und sagt, ich hätte gern diese Flasche Wein, dann ist das, und du reagierst darauf und sagst, ja klar, hier, komm, jeder fängt mal irgendwann an, so, dann ist das ein Symbol, richtig? Mhm. Was ist, wenn du jetzt nicht dastehst und das Kind ist allein im Haus und zeigt auf diese Flasche Wein? Ist es dann auch ein Symbol? Ja. Also es ist quasi dieses Potenzial da, das zu interpretieren? Ja. Und deswegen ist das so? Ja, weil das Kind auch schon in einer symbolisch denkt. Weil das Kind selbst nicht instinktiv sagt, ich habe Hunger oder so und das signalisiert, sondern sich das vornimmt, entwicklungstheoretisch jetzt mit Erikson auch erst so in dieser ersten Autonomiephase, wenn das Kind sich selbst bewusst wird, ich will jetzt diesen Wein haben. Und dann verwendet es das Symbol. Ja. Das Beispiel ist fantastisch. Ja, das Beispiel ist jetzt komplett an den Haaren herbeigezogen, aber okay, und dann, okay. Ja gut, die Situation an sich gibt natürlich jetzt gerade keinen Sinn, aber okay, ich glaube, ich habe das verstanden. Also Zeichen einfach quasi wie Reflexe und ich reagiere einfach auf irgendwas, ich selbst alleine, als ein Individuum oder Lebewesen, eine Geste quasi ähnlich, aber sie löst bei anderen etwas aus, ne? Aber halt, also es ist trotzdem noch etwas Reflexartiges, ja, immer. Und ein Symbol ist dann eine interpretierbare Geste oder man kann das interpretieren oder man tut es dann auch direkt. Also man interpretiert die Geste. Genau. Und die Interpretation können nur Menschen durchziehen oder vollziehen. Also Tiere haben keine Symbole. Da hört es jetzt für Tiere auf. Die bleiben bei den Gesten stehen. Ist das so? Warte mal, da muss ich mir überlegen. Was mit Affen? Würde er, glaube ich, sagen, er ist natürlich auch 1931 gestorben, ne? Also, aber er würde sagen, das ist nicht humanisch. Also humanspezifisch, so habe ich es verstanden. Wie gesagt, er hat ein Konglomerat aus Essays, ne? Jetzt keine vollständige Theorie. Aber Affen, guck mal, ich stelle mir jetzt gerade vor. Ja, okay, nee, sag dann zuerst. Aber Affen haben, glaube ich, auch keine Bedeutung. Also auch wenn sie lernen zu sprechen, dann folgen sie ja nur gewissen Mustern, aber geben den Begriffen keine Bedeutung. Also da gibt es ja auch Forschungen zu, von Tomasello und sowas. Weil ich musste jetzt auch gerade daran denken, wenn ich auf dem Sofa sitze und mein Hund will auf meinen Schoß, dann versucht er mir das ja auch deutlich zu machen, indem er immer wieder an meinem Knie so rumkratzt und rumschabt und sagt, hey, hier bin ich. Und ja, er will mir eigentlich etwas damit, würde ich jetzt sagen, symbolisieren, nämlich, dass er auf meinen Schoß will. Das heißt, er macht eine Geste, die ich interpretieren soll als, hey, heb mich doch bitte hoch. Und jetzt sagst du aber dazu, dass er das nicht bewusst macht. Also er denkt sich nicht, okay, ich mache das jetzt, damit er mich hochhebt, sondern du meinst eher, das ist quasi wie konditioniert. Er hat das irgendwann mal gemacht und dann hat er gesehen, okay, das bringt was. Und deswegen macht er das jetzt immer automatisch. Ja, ganz genau. Na, das zerstört ja den Hund so ein bisschen. Ja. Das ist ja immer so schön, wenn man auch in Tiere dann sowas hineininterpretieren kann. Projizieren. Sowas Menschliches. Aber da würde Miet jetzt sagen, nee, stimmt nicht. Und genau. Mich ja auch anscheinend. Ja, also weiß nicht, ich müsste mir jetzt da nochmal länger Gedanken machen. Also ich bin ja ein Philosoph. Aber Miet würde es sagen. Genau. Als Philosoph muss man sich immer lange Gedanken machen. Aber so spontan, reflexartig, würde ich sagen, dass Hunde ihren Gesten keine Bedeutung geben und ihr Handeln verzögern oder ihr Tun, sondern dass das einfach passiert. Es ist aus der Reaktion heraus, aus dem Instinkt. Jetzt, ja? Ne, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nur auch drüber nachgedacht, ob ich da mitgehen würde oder ob ich nicht vielleicht sogar noch mehr in Tieren sehen würde, aber das wäre dann, weiß nicht, da könnte man irgendwie anders nochmal länger drüber reden. Ja, und auch von Tier zu Tier wahrscheinlich unterscheiden. Also es ist ja total unfair, sicherlich, jetzt von den Tieren zu sprechen. Ja. Jetzt ist es so, dass in dem Menschen, und das ist beim Tier nicht der Fall, sowas angelegt ist wie eine grammatische Struktur. Also du kannst grundsätzlich ja als Kleinkind jede Sprache lernen, ne? Es kommt vor allem, wo du groß wirst. Das ist in uns angelegt. Grammatik. Ach, die Universalgrammatik von Noam Chomsky. Ja, der hat das doch. Ja, genau. Es ist im Endeffekt, es ist eine Universalgrammatik. Und das Meat jetzt gar nicht hervor, ne? Aber ich fand das trotzdem wichtig, weil das da irgendwie zugehört, finde ich. Für Meat ist jetzt wichtig, dass die Symbole zu signifikanten Symbolen werden. Das heißt, das Symbol, so wie eben beim Kind, das Draufzeigen und Dasagen, verändert sich, und das kann man ja auch entwicklungstheoretisch gut beobachten, dadurch, dass wir lernen, Sprache zu verwenden, Begriffe zu verwenden, wie Stuhl oder Gitarre. Und signifikante Symbole, da wissen wir jetzt nun, was unter dieser Bedeutung zu verstehen ist. Also wenn ich sage, ich spiele heute Gitarre, dann weißt du, Jona, eigentlich schon, hast du eine sehr gute Vorstellung davon, dass ich Gitarre gespielt habe. Insofern, dass du weißt, ich habe nicht Klavier gespielt, ich habe nicht Ukulele gespielt, weil Ukulele ist ja auch das beste Beispiel, aber aber trotzdem würde man, nee, ja. Gitarre ist ja eine sechsseitige Ukulele, ja, okay. Aber trotzdem würdest du zunächst an Gitarre denken, also eine sechsseitige Gitarre. Richtig schlecht. Eine Ukulele hat vier Saiten in einer genau. Regel. Du hast aber ein komplettes Bild davon. Also wir haben einen geteilten Bedeutungshorizont. Natürlich ist es auch immer ein bisschen subjektiv, aber wir wissen schon sehr, sehr gut, wenn wir Begriffe verwenden, was der andere gerade macht. Wenn ich sage, mein Weinglas steht auf einem Tisch, dann kannst du dir das sehr gut vorstellen. Du hast eine formale Struktur von dem Tisch in deinem Kopf. Formale Struktur. Ja, wir haben vielleicht einen unterschiedlichen Tisch im Kopf. Genau. Und ein unterschiedliches Glas Wein. Vielleicht denkst du die ganze Zeit an Weißwein und ich denke automatisch an Rotwein oder etwas in der Art. Oder halt auch einfach, wie die Farbe davon ist, wie die Form vom Glas ist, etc. Aber trotzdem würde man vermutlich zu unseren beiden Vorstellungen, die wir haben, würden auch andere Menschen sagen, okay, das ist ein Tisch und darauf steht ein Glas Wein. Ganz genau. Und wir verwenden jetzt im Alltag signifikante Symbole, Sprache, Begriffe. Und diese signifikanten Symbolen lösen mehr oder weniger die gleichen Reaktionen aus. Also, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich sage, das ist ein Wein, dann haben wir beide eine Vorstellung davon, dass ich gerade einen Wein trinke oder so. Also wir haben ein ähnliches Bild davon. Eigentlich sogar ein sehr exaktes Bild, wenn man noch ein bisschen mehr Kontext schafft, sprachlich, mit ein paar Sätzen. Und die Bedeutung die Bedeutungen von Symbolen, die werden zwischen Individuum und Gesellschaft ausgehandelt. Also du denkst ja nicht selber eine Sprache aus, sondern die ist ja schon kodiert, ne? Also Deutsch, das kannst du ja, das hast du dir nicht selber ausgedacht. Vielleicht hast du dir, weil du bekannter Comedy-Autor bist, irgendwann mal einen coolen Begriff ausgedacht und der wurde dann hinzugefügt zum Duden. Aber in der Regel findest du deine Sprache oder verschiedene Sprachen vor in der Welt. Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über diese signifikanten Symbole. Genau. Richtig? Ja, und bei signifikanten Symbolen werden die Reaktionen, die du auslöst, bei dem anderen, nicht nur bei dem anderen ausgelöst, sondern auch gleichzeitig bei dir selbst. Und damit will er sagen, dass wenn du zum Beispiel, wenn ich dich jetzt bitte, dass du nachher meinen Tisch hier aufräumst, zum Beispiel. In dem Moment, wo ich das ausspreche, stelle ich mir quasi vor, das geht ganz schnell, welche Reaktionen von dir darauf folgen könnten, damit ich dann meine weiteren Reaktionen darauf wieder parat habe. Also wenn ich das zu dir jetzt sage, bitte räum nachher meinen Tisch auf, dann weiß ich jetzt schon, ja, du könntest ja oder nein sagen oder du könntest darüber diskutieren. Also ich stelle mir vor, welche Reaktion ich beim anderen auslöse, während ich selber diese symbolischen oder die signifikanten Symbole verwende. Also es ist immer ein Sprechen zu dir, aber auch ein gleichzeitiges Sprechen zu mir selbst, um dich auch wieder zu verstehen. Also auch wenn ich jetzt gerade was erkläre, dann erkläre ich es dir, aber ich erkläre es auch gleichzeitig mir. Und durch diese Kontrollinstanz in mir, dass ich weiß, ich habe es verstanden, gehe ich auch schon mal mehr davon aus, dass du es verstanden hast. Dann spiegelst du mir wieder zurück, das hast du noch nicht verstanden, das löst wieder eine Reaktion bei mir aus und ich erzähle dir wieder was. Aber davon bist du quasi dann auch schon ausgegangen, dass ich etwas nicht verstehe. Genau, Und du bist jetzt nicht so, wenn ich jetzt sage, hey, kannst du das nochmal wiederholen, bist du jetzt nicht plötzlich so, hä, was? Also, was? Du rastest nicht komplett aus und bist quasi komplett überfordert mit der Situation, ja, weil du dir das eigentlich schon auch erwartet hast. Ja. Ist das ein Stichpunkt, Erwartungen? Ja, noch nicht so stark, aber es passt. Ja, man kann den jetzt so reinwerfen, so ein bisschen. Ja. Okay. Und okay, das gehört jetzt, ist einfach jetzt noch ein Aspekt zu diesen signifikanten Symbolen. Genau. Der dazukommt. Ja, also wenn du einen Witz machst, dann erzählst du den Witz dir auch selbst. Und wenn der überhaupt nicht funktioniert, dann brauchst du den auch nicht jemand anders in der Regel erzählen. Machst du vielleicht trotzdem? Macht man trotzdem, aber man rechnet auch mit der Reaktion, dass es nicht funktioniert. Und du rechnest damit, weil deine signifikanten Symbole ähnliche Reaktionen auslösen, bei dir und bei dem anderen. Natürlich kann das unterscheiden, aber du rechnest erstmal damit. Mehr oder weniger lösen, dass die werden ähnliche Reaktionen ausgelöst. Marketing. Sieht man das doch ganz gut eigentlich. Das klappt ja irgendwie ganz gut. Marketing? Ja, bei Marketing klappt es ja ganz gut, uns zu beeinflussen. Daran dachte ich gerade. Das sind natürlich nur mehr als signifikante Symbole. Da werden ganz andere Mechanismen bedient. Aber es kam mir gerade so in den Kopf. Okay, und wofür steht jetzt nochmal ganz kurz dieses signifikant? Also signifikant ist damit ist der geteilte Bedeutungshorizont gemeint. Also dass ein Symbol auf einen bestimmten Begriff gebracht wird. Es ist nicht mehr das da und dann zeigst du auf die Flasche, sondern es ist Flasche oder Tisch oder Weinglas. Ein Symbol. Also es ist mehr oder weniger starr. Also es ja, ist. Absolut. Es ist ein Glas Wein, ist ein Glas Wein, wohingegen das Symbol der Faust, die ich in die Luft hebe, unterschiedliche Sachen bedeuten kann. Von ich freue mich bis hin zu ich hau dir gleich in die Fresse. Genau. Wenn das nicht der Fall wäre und die signifikanten Symbole auch immer so stark interpretiert werden müssten, dann hättest du jetzt unheimliche Schwierigkeiten, mich hier zu verstehen. Oder ihr Zuhörer und Zuhörerin hättet unheimliche Schwierigkeiten, mich zu verstehen, weil ihr jeden einzelnen Begriff, jede Satzstruktur neu interpretieren müsstet, die abhängig von der Situation ist. Aber das, was ich sage, ist gerade nicht abhängig von der Situation, sondern es hat einen allgemeinen Bedeutungshorizont. Auch in 5 Jahren wird man noch, wenn man die Sprache Deutsch beherrscht, mich verstehen können. Okay, weil es immer gleich ist, in einem gewissen Maße. Genau, genau. Okay, ja, okay. Würdest du da mitgehen? Hab ich verstanden, soweit. Ja, würde ich jetzt auch erstmal mitklingen. Ist ja jetzt erstmal was ganz, ganz Grundlegendes, ja, soweit. Ja, aber viele Menschen sagen ja ganz gerne, naja, die Welt ist komplett subjektiv. Und das wäre jetzt eine Sache, wo man sagen würde, vielleicht ist es doch alles nicht so subjektiv, sondern die sprachliche Struktur nimmt ja auch eine gewisse Subjektivität. Also das will ich jetzt gar nicht anreißen, das ist aber so vielleicht ein kleiner Denkansatz. Vielleicht ist doch alles gar nicht so subjektiv. Muss man da nochmal drüber... Ja. Klar würde ich auch so unterschreiben. Also ich denke mal, das sehen wir sehr ähnlich. Also es kann ja trotzdem noch alles sehr subjektiv auch sein, ne? Nur, wir haben das ja schon gesagt, dein Glas Wein kann anders aussehen als mein Glas Wein. Wenn man so abstrakt bleibt und einfach zu dem Glas Wein nur Glas Wein sagt. Ja, aber so sprachphilosophisch, sowas wie Donald Davidson oder so, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Da kann man ganz spannend argumentieren, wenn es um Subjektivität geht. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was das mit Identität zu tun hat und haben wird. Das sind Grundvoraussetzungen für Identität. Sprich, Tiere haben keine Identität im Sinne Mietz. Das ist jetzt eine Erkenntnis. Warte, was sind Grundvoraussetzungen für Identität? Die signifikanten Symbole? Ja. Okay. Die signifikanten Symbole, also die Symbole und die signifikanten Symbole. Also mit Symbolen beginnt's, aber im Besonderen dann mit den signifikanten Symbolen. Das brauchst du gleich, um Identität auszubilden. Also du brauchst Sprache. Und Sprache in dem Sinn, dass die jeweilige Reaktion beim anderen und bei dir selbst auslösen. Jetzt fehlt noch eine Grundvoraussetzung. Ja? Warte, kann ich nochmal ganz kurz? Klar. Wir müssen vielleicht nochmal ein Beispiel durchgehen und du musst mir nochmal sagen, warum das jetzt nicht drauf zutrifft. Du kennst das doch bestimmt auch von Bienen, wie die miteinander kommunizieren. Die haben doch solche Tänze immer. Ja. Also die fangen an, in einer bestimmten Art und Weise zu tanzen, wenn die wissen, okay, in 10 Kilometer Entfernung ist ein riesen Blumenfeld. Dann twerken die bis in die Nacht hinein. So. Ja, genau. Warum ist das jetzt kein Symbol, weil das löst ja etwas bei. Okay, weil sie das nicht. Ja. Weil sie das auch nur reflexartig interpretieren, dann in Anführungszeichen, ne? Nee, weil sie nehmen es einfach wahr und handeln danach, oder? Ja, Also es ist dieses instinktive Verhalten zu den Reaktionen. Der Hund, wenn er knurrt, der löst eine Reaktion mit dem anderen aus. Die Bienen, die tanzen, lösen eine Reaktion mit dem anderen aus und dann läuft dieses Programm automatisch durch. Sie tanzt, sie zwirkt nach rechts, also ist rechts die Gefahr. Also sie sind nicht, wenn man etwas interpretiert, ist es ja auch immer so reflexiv. Also man macht sich selbst darüber Gedanken. Deswegen habe ich vorhin davon gesprochen, dass du deine Handlung verzögerst. Du denkst ja erst darüber nach. Du brauchst deine Sprache, um nachzudenken. Ja? Du brauchst deinen Geist, um nachzudenken. Verzögerst deine Handlung und dann handelst du. Aber du interpretierst zunächst. Das ist humanspezifisch. Das ist menschlich. Bisher. Auch immer noch, würde ich sagen. Ich kenne keine gegenteiligen Erkenntnisse. Ja, außerhalb bestimmten Affen oder sowas, bei irgendwelchen Bonobos oder so. Auch nicht, nein. Nee, ist das nicht so? Okay. Nein, nee. Also, ich habe mich mit Bonobos in der Philosophie des Geistes befasst und da ist es nicht so, nee. Also nicht so, wie wir es verstanden haben. Sie haben eine gewisse, also ja, es ist da nochmal, die sind auf jeden Fall schon krasser, so. aber sie kriegen es nicht hin, eine grammatische Struktur zu bilden. Nicht? Oh, peinlich. Und semantischer Gehalt und sowas, also die Bedeutung und das Verstehen von dem, was ich sage und nicht nur das Abspielen von Zeichen, ist schwierig. Okay. Aber gibt es nicht diesen einen Affen, der mal gesagt hat, der irgendwie auf so Dinge gezeigt hat und dann gesagt hat, wo jemand gefragt hat, was bedeutet für dich sterben? Und dann hat er gesagt, irgendwie Höhle, Schlafen oder so. Höhle und Schlafen. Das kann gut sein. Gesagt. Aber er hat nicht gesprochen. Naja, gut, aber das wären ja auch schon so Sonderfälle. Wir können uns ja schon darauf einigen. Ja, es ist diese, wenn das Leute noch interessiert, Turing-Test. So, damit kann man sich dann auch nochmal befassen. Aber naja, erzähl weiter. Naja, einfach, also wir können uns ja trotzdem darauf einigen, dass das etwas Menschliches ist. Ob wir dann bestimmte Affenarten vielleicht noch so da reinsliden, das ist ja dann eine Sache für sich. Genau. Aber, also trotzdem unterscheidet sich das von dem allgemeinen Tier, wie wir es kennen. Die gemeine Taube, die nicht ganz so schlau ist wie wir Menschen. Also moralisch sollte man Tiere sowieso mit einbeziehen. Unabhängig davon, ob sie sprechen oder nicht. Das war ja oft so die Unterscheidung. Naja, Menschen, die können sprechen. Also sind sie um ein Vielfaches mehr zu beachten. Und mit Tieren kann man machen, was man will. Sind nur Objekte. Ne, so ähnlich hat es ja Kant zum Beispiel gesehen. Und da würde ich sagen, unabhängig der Sprache, Tiere haben so etwas wie Leidempfinden, also fuck it, die werden mit einbezogen in den moralischen Diskurs. Aber das ist ein anderes Thema. Das haben wir ja auch nur befasst in der fantastischen Folge sollen wir Tiere essen. Ja, genau. Jetzt geht es ja um Identität. Identität, wir haben jetzt von der Theorie symbolischen Interaktionismus den Begriff der Symbole klären können, finde ich. Eine weitere Grundvoraussetzung, um überhaupt Identität erlangen zu können, ist die Rollenübernahme. Also, das ist die Fähigkeit, in Interaktionen den anderen oder das andere Verhalten vorwegzudenken, sich in die anderen hineinzuversetzen. Ein modernerer Begriff wäre Empathie. Den kennen ja auch ganz viele. Rollenübernahme vielleicht nicht, aber Empathie, den Begriff kennen ja ganz, ganz viele. Ja. Und genau, da geht es darum, sich in den anderen hineinzuversetzen und das mögliche Verhalten vorwegzudenken und sein eigenes Handeln oder sein eigenes Verhalten auch an dem anderen oder an den anderen Reaktionen auszurichten. Und wenn du dein eigenes Verhalten an anderen ausrichtest, dann beeinflusst das ja auch dein Verhalten. Also wenn du sprichst mit deiner Chefin ja ganz anders, weil du weißt, das könnte gewisse Konsequenzen haben, wenn du mit ihr in Swag-Sprache sprichst oder so. Du richtest dein Verhalten an die Reaktion des anderen aus. Und versetzt dich ja gleichzeitig, wenn du deine Symbolik verwendest, auch immer in die Rolle der Chefin. Deswegen weißt du ja ungefähr, welche Begriffe du wählst und welche du nicht wählst. Du musst dich in die anderen hineinversetzen zu können, um Identität und zu wissen, wer du bist und wer du nicht bist, ausbilden zu können. Er spricht dann auch davon, Identität jetzt in dem Sinne dann, wie ich mit anderen rede, also wie ich handle quasi auch. Genau, wie du, also er sagt dann auch, dass du dich siehst oder sehen sollst, mit den Augen der anderen. Also ich sehe mich dabei selbst mit den Augen der anderen und dafür benötige ich die Rollenübernahme, dass du dich mit den Augen der anderen siehst. Das ist noch eine Grundvoraussetzung zur Identität. Aber wir hatten ja vorhin ja auch schon, dass du, hast du selber gesagt, du kannst vielleicht gar nicht alleine beantworten, wer du bist. Du brauchst den anderen. Und der andere, das werden wir nachher noch erfahren, der ist auch in dir. Ja, deine Chefin ist in gewisser Weise auch in dir selbst. Oder ich, oder die Zuhörer und Zuhörerin. Wegen der Empathie jetzt, oder? Genau, das ist die Rollenübernahme ist eine Grundvoraussetzung, damit du überhaupt dich in den anderen hineinversetzen kannst und dein Handeln danach ausrichtest. Also du tust es ja durch diese signifikanten Symbole, was wir eben schon hatten, und denkst dich in den anderen hinein und verzögerst dein Handeln, dein Tun, dein Sprechen und das daraus folgen dann gewisse Reaktionen. Und dass du das kannst, hat auch etwas mit der Rollenübernahme zu tun, mit der Empathie. Ja, ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, wie daraus man jetzt den Boden zur Identität, den Bogen zur Identität schlägt. Ja, wollen wir das im nächsten Kapitel machen? Ah, okay, ja, sehr, sehr gerne. Kapitel 3 – Die Entstehung unserer Identität. Wir haben jetzt in Kapitel 2 die Bedingungen der Identität klären können. Wir haben die Rollenübernahme, als das sich in den anderen hineinversetzen und sich mit den Augen des anderen zu sehen. Und wir haben die Begriffe Zeichen, Geste und Symbole und signifikante Symbole klären können, wo jetzt im Speziellen die signifikanten Symbole von Relevanz sind für die weiteren Ausführungen. Symbole sind auch noch wichtig, aber signifikante Symbole, Sprache. Und jetzt nähern wir uns dem Interaktionistischen. Also um Identität auszubilden zu können, benötige ich den anderen. Ne? Und da hat jetzt Meath zwei ganz, ganz relevante Begriffe geprägt, nämlich Play und Game. Hast du schon mal gehört? Habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ich glaube, soll ich mal versuchen, das zu erklären, wie ich es im Kopf habe? Dann würde ich dich bitten, mit dem Play anzufangen. Also so genau kann ich es auch nicht erklären. Ich fange einfach mal an. Dann mach beide und ich gehe aufs Play im Speziellen ein. Also ich glaube, dass einfach Play ist, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal eine Gruppe an Kindern vorstellt, die Fußball spielen, dann ist das eher tendenziell eher Richtung Play, wenn das wirklich noch Kleinkinder sind, die das alle gar nicht so richtig verstehen und einfach irgendwie alle den Ball hinterherrennen und es gibt keine Struktur da drin. Und die verstehen vielleicht auch nicht so ganz die Regeln, die es da gibt. Während Game dann wirklich mit einer Struktur ist und mit einem Regelwerk vielleicht auch und einem gewissen Konzept, was dem innelebt. Mhm. Ist das richtig oder kompletter Quatsch gerade? Nee, ist schon richtig. Ist richtig. Einfach? Ja. Sicher? So. Ja, ich würde andere Begriffe wenden. Naja, das glaube ich. Aber vom Grundsatz ist es total richtig. Hast du noch mehr Informationen dazu? Sonst hau ich jetzt alles raus. Ist halt schwierig zu übersetzen. Das weiß ich noch. Dieses Play und Game. Im Deutschen gibt es halt als Spielen. Ich wüsste jetzt schlecht, wie man es gut übersetzen kann im Deutschen. Ja. Vielleicht Spielen und das Spiel. Ja. Also Spielen kannst du ja auch alleine. Du kannst alleine mit den Playmobil-Figuren spielen. Ja. Aber ein Spiel ist ja, hat ja, glaube ich, als Definition, also jetzt so ein Videospiel, gewisse Regeln und solche Sachen. Ja, kommt auch ein bisschen aufs Videospiel an. Aber ein Videospiel ohne Regeln? Na, es gibt immer einen gewissen Rahmen. Aber der Rahmen an sich ist ja noch nicht gleich eine Regel, oder? Oder? Nicht? Also du kannst ja auch mit Playmobil Figuren spielen und das würdest du doch jetzt gerade als Play bezeichnen. Aber es ist ja solange trotzdem du es alleine gewissen tust. Rahmen, dass du Playmobil-Figuren zum Beispiel in der Hand hast schon mal. Genau. Ja, aber wenn du eine Playmobil-Figur mit mehreren spielst, könnte es auch zum Game werden. Naja, ich kann ja mal erklären, was ich genau unter Game verstehe. Genau. Im Sinne Meath, so wie ich Meath verstanden habe. Jetzt auch nochmal hinzuzufügen, ich habe mich natürlich vorbereitet auf Meath und habe Meath gelesen. Hab mir auch sehr, sehr viel Sekundärliteratur angeschaut, unter anderem zum Beispiel Abels, so heißt der Autor, und hab dann auch mal über YouTube geschaut, was denn so andere YouTuber zur Miet sagen. Und also ich bin auf jeden Fall eher anderer Meinung und finde, dass da könnt ihr aber auch gerne mich auch feedbacken, ob ich Miet einfach falsch verstanden habe. Aber ich finde, fast alle YouTuber, die ich entdeckt habe, die zeichnen ein Bild von Miet, was ich nicht in Gänze unterschreiben kann. Sondern die Grundprämissen ja, aber die Feinheiten absolut nicht. Und eine Feinheit ist jetzt auch im Play wiederzufinden und im Game. Play Game ist nämlich, also ja, war zumindest mein Eindruck. Ja. Play ist zunächst einmal etwas, also es geht jetzt um Interaktion mit anderen und das findet im sozialen Nahbereich statt. Also die zentralen Bezugspersonen sind für dich wichtig. Also als kleines Kind zum Beispiel die Mama, der Papa, der Lehrer, der oder die Erzieherin. Das sind Bezugspersonen, die im Nahbereich sind. Die sind dir dann auch gerade wichtig, die nimmst du wahr. Und im Play kannst du die Rolle deiner Bezugsperson auch übernehmen. So wie was wir gerade eben schon hatten. Du kannst dich in den anderen hineinversetzen. Und in der Auseinandersetzung mit dem anderen, also dem Fremden kann man vielleicht auch sagen, und der fremden Rolle, also die Mama als in ihrer Mutterrolle zum Beispiel, kannst du gewisse Identifikation oder Verständnis für ihre Rolle entwickeln. Und darüber wird dir auch bewusster, wer du bist, wer der andere ist, wie sich das anfühlt, wenn der andere Schmerz hat, wenn du ihn schlägst als Kind. Ein klassisches Beispiel in der Kita. Also du kannst dich im Play durch die Rollenübernahme in eine Rolle hineinversetzen und auch in jeder Zeit zugleich immer nur in eine Rolle. Also das beeinflusst dann auch, wie ich handle. Ist das genau auch damit, also wenn jetzt, ich kann mich in die Rolle des Lehrers hineinversetzen und weiß, dass er erwartet, dass ich mich doch bitte melde, wenn ich etwas sagen möchte. Und deswegen melde ich mich dann auch. Oder melde mich halt nicht und weiß dann aber auch, was es für Konsequenzen geben könnte. Genau, ja. Okay, aber das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, warum das jetzt, also was jetzt dieses Wort Play in diesem ganzen Kontext jetzt irgendwie zu suchen hat. Das Play ist das Spiel, was Kinder im Kleinkindsalter gerade machen, nämlich das Rollenspiel, sich in den Papa hineinzuversetzen, Vater, Mutter, Kind zu spielen. Und in dem Moment, wo sie dann Vater, Mutter, Kind spielen zum Beispiel, dann sind sie in dem Moment auch wirklich der Vater oder die Mutter. Aber, und das ist jetzt spezifisch für das Play, sie sind immer nur in einer Rolle zu finden. Sie sind immer nur in der Rolle der Mutter oder nur in der Rolle des Vaters oder bei dem Fußballspiel, was du vorhin gesagt hast, in der einen Rolle des Freundes, der mitspielt. Sie haben jetzt kein Rollenverständnis für alle anderen Rollen, deswegen kooperieren die auch noch nicht, sondern sie ist immer nur, oder das Kind ist immer nur in einer Rolle. Okay, und deswegen reicht es beim Fußballspielen nicht aus, genau, dass man da sehen könnte, dass da irgendwas Koordiniertes passieren würde, weil sie sich maximal in eine Rolle wiederfinden. Genau. Beim Fußball ist ja vermutlich auch nicht mal irgendeine Rolle, oder? Die sind ja vermutlich in gar nichts da irgendwie sich hineinversetzt. Na, die könnten ja sich in die Rolle des Freundes begeben, dass er unbedingt immer den Ball haben will. Oder dass er gerade nicht den Ball bekommen soll. Aber ja, okay. Ja gut, okay. In diesem Sinne schon. Ja. Ja. Was aber interessant bei dem Play ist, auch für Kinder, ist, dass da eine Auseinandersetzung mit dem anderen stattfindet. Also du bist nicht nur noch bei dir, sondern der andere wird auch immer ein Teil von dir selbst in dem Moment. Du setzt dich mit Jona auseinander. Vergangenheits-Micha setzt sich mit seinem neuen Bruder auseinander und schafft dadurch auch Abgrenzung, wer er selber ist und wer Jona ist. Also da beginnt so eine erste, ja, ein Verständnis von, das bin ich, das ist der andere. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend, finde ich eigentlich, dieses Playen, dass diese Rollenübernahme da so eine Grundvoraussetzung dieser Auseinandersetzung ist und das in sich hineinversetzen und sich mit den Augen des anderen sehen zu können. Auch und, um sowas wie, ja? Kannst du da nochmal erklären, warum da jetzt schon da auch die Identität dann quasi zu gedeihen beginnt bei diesem Play? Also wie das ist, sich mit den, dieses, sich in den Augen anderer oder durch die Augen anderer zu sehen. Genau, du, weil jetzt eben gerade, wenn ich jetzt nochmal bei diesem Fußballbeispiel bin, da sehe ich, dass jetzt mein Mitspieler, wenn ich ihn dann auch schon so benennen kann vielleicht, auch den Ball haben will. Genau. Was okay. Versuch dich an die Sachen, die ich zuvor erklärt habe, diesen ganzen symbolischen und Zeichen- und Gestensachen zu erinnern, weil der andere jetzt, die Bezugsperson, in dir Reaktionen auslöst. Also das wird dann auch wieder, der andere wird zu einem Teil von dir selbst, weil du dein eigenes Handeln nach seinen Erwartungen strukturierst. Der will den Ball haben, er signalisiert das vielleicht schon schneller zum Ball als er. Okay. Ja. Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Stimmt, ganz kurz. Das ist auch das Wichtige, dass er es mir signalisiert. Mit einem Symbol. Also mit einer Geste, die ich dann wiederum interpretiere. Ja, genau. Ja, das meine ich vorhin mit, die Theorie baut sich langsam zusammen. Ja. Ah, okay. Jetzt, ich sehe so ein wenig Licht am Tunnel schon. Und deswegen kann ich auch dann erst reagieren. Wie ich nun mal reagiere. Sonst würde ich quasi im Nichts stehen und hätte gar keinen Ansatzpunkt. Genau, das Beispiel ist vielleicht auch noch ganz gut, wenn du so eine konkrete Bezugsperson hast wie deine Mama und du schlägst sie. Und dann wird dir gespiegelt, dass du es nicht tun sollst. Sie sagt, nein, du bist als Kind immer auf Liebe aus, so ganz runtergebrochen, also lässt du es. Also wird das, was deine Mutter von dir wollte, ein Teil deiner selbst. Du lernst Sozialverhalten, du lernst mit anderen zu kooperieren, du lernst auch vielleicht dich durchzusetzen, Autonomie, was Eigenes zu schaffen. Aber das passiert erst einmal oder es beginnt mit der Übernahme von einzelnen Rollen, die mit ihren Reaktionen bei dir Reaktionen auslösen und deine Reaktion wiederum Reaktionen beim anderen auslösen. Durch das Verwenden zunächst von Symbolen bei kleineren Kindern und dann später durch signifikante Symbole. Ja. Okay, ja, ich glaube, soweit habe ich das verstanden. Also was dazu mal wäre dann das Nächste, ne? Genau, aber jetzt merken wir auch schon, jetzt geht es langsam wirklich um die Identität. Also wer ich bin, ist auch immer abhängig von dem Menschen, mit dem ich mich umgebe. Also ein Vater, der mich misshandelt hat, der hat Reaktionen bei mir ausgelöst und die machen etwas mit mir. Ein Vater, der liebevoll zu mir war, der hat Reaktionen ausgelöst und die machen etwas mit mir und die richten auch meine Reaktion ihm gegenüber oder anderen Menschen gegenüber neu aus und beeinflussen mich. Also es bildet sich jetzt langsam dein Selbst aus, deine Identität. Also das ist ja jetzt bisher eigentlich ja noch etwas sehr Direktes. Also eine Person tut etwas und ich tue daraufhin auch etwas Bestimmtes. So, oder ich antizipiere schon, was die Person vielleicht im nächsten Schritt tun könnte und versetze mich so in diese Rolle und handle vielleicht sogar im Vorhinein schon in gewisse Art und Weisen. Mhm. Aber es ist jetzt noch nicht, weil du hast bis jetzt schon gerade in so einem Nebensatz einen nächsteren Schritt irgendwie gegangen, der dann irgendwann kommen würde. Nämlich, dass man ja durch die Erfahrung, die man macht mit anderen Menschen, sich ja auch nicht nur bei diesen anderen Menschen in einer bestimmten Art und Weise verhält, sondern dann auch wiederum bei anderen Menschen, die vielleicht eigentlich nichts damit zu tun haben, verhält man sich ja dann auch in einer bestimmten Art und Weise durch Erfahrungen, die man beispielsweise mit seinem Vater gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Ja, aber da würde ich auch beibleiben. Also, ich weiß nicht, ob das ein nächster Schritt ist, weil die Erfahrungen mit der einen Bezugsperson natürlich Spuren hinterlassen in meiner Identität. Und diese Spuren, die nehme ich mit zur nächsten Situation mit einer anderen Bezugsperson. Und wenn ich als Kind durch meine Eltern nie Liebe oder Bindung erlangen konnte oder bekommen habe, dann nehme ich das mit. Auch ins Game. Auch wenn wir jetzt gleich ins Game kommen und wir zusammen Fußball spielen. Also, dass wenn meine Mutter, was ja sehr grundlegende Erfahrungen dann sind, ne, so die mit den ersten Bindungspersonen, mit den ersten Bezugspersonen, das sind ja sehr grundlegende Erfahrungen. Grundlegende Erfahrungen auch im Sinne von, das sind diese Krisen, die ich am Anfang hatte, die zu bewältigt werden müssen. Nach von Erikson. Ja. Und das, wenn ich jetzt da bestimmte Erfahrungen mache und weiß, wenn ich zum Beispiel etwas Bestimmtes tue und mich in die Mutter, in die Rolle meiner Mutter hineinversetze, dann weiß ich vielleicht schon, wie sie reagieren könnte, weil ich das auch einfach schon erfahren habe. Mhm. Und dann übertrage ich das auch auf andere Personen und weiß dann, okay, ich umarme jetzt vielleicht ungern irgendwie Freunde, weil ich weiß, dass meine Mutter das nie gerne gemocht hat und dann immer wütend wurde. Genau, ja. Du nimmst die Rollenübernahme von der einen Person mit zur anderen, ja. Was du aber nicht machst, ist gleichzeitig verschiedene Rollen zu übernehmen. Und das passiert jetzt nicht beim Game. Da erweiterst du den Prozess der Rollenübernahme von einer einzelnen Person zu ganz vielen. Oder das wird simultan nacheinander gleichzeitig Rollen übernommen. Wie beim Fußballspiel. Du musst als Abwehrspieler oder als Mittelfeldspieler wissen, wie deine Abwehr reagiert, wie dein Sturm reagiert, wie dein Gegner reagiert, wie dein Torwart reagiert, wie der Schiedsrichter reagiert, was der Trainer will. Und da benimmst du gleichzeitig oder ganz schnell nacheinander verschiedene Rollen. Ne? Oder als Jazz-Pianist in einer Band musst du wissen, wie deine Bandmitglieder agieren, was sie machen, wann vielleicht die Bridge beginnt, damit eine Harmonie entstehen kann. Du benimmst gleichzeitig verschiedene Rollen und bist nicht nur noch bei einer Bezugsperson, sondern bei mehreren gleichzeitig. Das ist das Game. Und das ist das Game ist quasi unser Leben, kann das sein? So ein bisschen dann auch? Also, auch. Weil also du bist immer noch auch im Play. Also du hast auch noch Play-Situationen auch als Erwachsener. Wenn es quasi nur eine Rolle ist, mit der ich gerade... Genau. Die ich gerade einnehme. Ja. Also eine Situation mit deiner Freundin, da würde ich jetzt zunächst erstmal kein Game sehen. Ja, der Kuss mit deiner Freundin ist ein Play. Der Kuss mit deiner Freundin würde ich als Play sehen und nicht als Game. Okay, und was ist dann das Game? Übrigens, saulustige Begriffe, finde ich, weil man redet ja auch immer vom Game oder sowas oder irgendwelche, hier, das ist doch in dieser Aufreißer-Szene und Abschleppszene und sowas, die reden doch immer vom Game oder so ein Scheiß. Deswegen finde ich die Begriffe erstmal saulustig, aber wo wäre denn das Game dann jetzt, wenn man da auch vielleicht in dieser Beziehungsschiene bleiben möchte? Das Game ist insofern wiederzufinden, dass natürlich deine Freundin oder auch andere Personen nicht nur aus einer Identität bestehen, sondern aus mehreren. Und wenn du die zusammennimmst, also verschiedene Rollenerwartungen, dann begeben wir uns langsam in das Game. Also wenn wir verschiedene Rollen übernehmen von einer Person. Von einer Person verschiedene Rollen übernehmen? Ja, oder verschiedene Erwartungen. Also wir wissen, wie zum Beispiel, oder ich bringe nochmal ein Beispiel vielleicht fürs Game. Also wenn wir im Game, nehmen wir, wie gesagt, nicht nur von einer konkreten Bezugsperson. Kann ich ein Beispiel sagen? Wenn meine Freundin Mutter ist, wäre das dann Game? Also wenn meine Freundin beispielsweise, wir haben zusammen ein Kind, dann ist sie ja nicht nur meine Freundin, sondern auch noch die Mutter meines Kindes beispielsweise. Und da ja auch in einer anderen Rolle in Bezug zum Kind als dann als Freundin zu mir, wo sie ja auch dann irgendwie in einer Rolle ist und bestimmte Verhaltensweisen hat. Und dann ist es auch vielleicht, wenn man jetzt gemeinsam den Tag verbringt, immer ein Switch zwischen diesen ein Wechseln zwischen diesen beiden Rollen sehr schnell hintereinander, vielleicht quasi simultan gleichzeitig, dass ich im einen Moment gibt man vielleicht noch einen liebevollen Kuss seinem Gegenüber und im nächsten Moment muss man sich schon ums Kind kümmern und der Mutter beziehungsweise seiner Freundin dabei helfen, sich ums Kind mitzukümmern oder sowas. Ja. In der Art. Okay. Ja, das passt auf jeden Fall. Natürlich laufen wir durch die Welt eher im Sinne eines Games ganz oft, ne? Also wir müssen gleichzeitig verschiedene Rollen immer mit einbeziehen in unser Tun. Wenn ich über die Straße laufe, muss ich wissen, wie der Autofahrer reagiert, wie der Fußgänger reagiert, dass ich mich irgendwie an der rechten Ordnung halten muss als deutscher Staatsangehöriger etc., dass ich die Sprache... Stimmt, weil wir auch alle Bürger einer Demokratie sind. Das genau. Also einfach, das ist ja auch etwas sehr Grundlegendes, was einfach jetzt auf alle hier in Deutschland zutrifft. Ja. Unabhängig ob Bürgermeister, Lehrer, Polizist oder Webdesigner, sind sie ja trotzdem alle gleichzeitig auch noch Menschen mit gewissen Rechten und Pflichten auch. Und das ist ja auch dann eine Rolle, die man einnimmt, gezwungenermaßen. Genau, und diese Rolle, die sie einnehmen, die ist jetzt geprägt durch eine gewisse formale Struktur. Also ich als Arzt habe ein gewisses Rollenbild zu erfüllen oder ich als Therapeut, was ich vielleicht später werde, oder als Bundeskanzler. Ich habe in mir gesellschaftliche Erwartungen internalisiert, also aufgenommen. Werte, Normen, Haltungen, und die finden sich bei mir als Therapeut. Ich muss wissen, welche Erwartungen meine Patienten haben, welche Erwartungen meine Rolle einnimmt, wenn es darum geht, die Erwartung der Psychotherapeutenkammer zu übernehmen. Also ich richte mein Handeln nach ganz vielen unterschiedlichen generalisierten anderen aus. Das ist auch nämlich jetzt der nächste Begriff, der generalisierte andere. Der generalisierte andere ist nämlich das Zusammenspiel oder das sind diese gesellschaftlichen Erwartungen, das Rollenbild, in dem du dich dann befindest. Auch sowas wie Norm, wie Werte und Gesetze dann? Ja, auch. Also ja, das, was ich quasi eben meinte, wäre dann so ein generalisiertes anderes. Generalisiert ist dann gemeint irgendwie Institutionen oder ja, also Sachen oder gesellschaftliche, gesellschaftsstrukturierte Erwartungen von außen, okay. Also die verallgemeinerbar sind. Also die Rolle des Therapeutes, die ist nicht abhängig von mir, sondern die gibt es schon unabhängig von mir. Und die auch nicht abhängig von deinem Ausbilder oder deiner Ausbilderin. Genau. Ja. Sondern von, ja, man weiß gar nicht, also wo ist es? Also man kann es ja nicht greifen oder sowas. Es ist aber da trotzdem. Genau, das ist da. Das sind dann genau diese, ja, dieses Zusammenspiel von Werten, von Normen, von Regeln, ne, was du gerade auch hattest, von Erwartungen. Und die finden wir, ne? Die haben wir auch hier als Podcaster. Ne? Also wir haben auch einen generalisierten anderen in uns. Oder der kommt von außen an uns heran. Oder wird formuliert Erwartung. Ne? Also wir müssen als, oder wir haben die Erwartung von unseren ZuhörerInnen zum Beispiel, dass wir die Sprache Deutsch sprechen und nicht auf Spanisch diesen Podcast machen. Und die ZuhörerInnen wären dann die generalisierten anderen, richtig? Genau, das ist diese Erwartungsstruktur. Weil es geht jetzt nicht konkret um Arkadiusz oder um Luisa oder um Zoe, die uns alle bei Patreon netterweise unterstützen, sondern es geht um etwas Allgemeines, Konkretes, Abstraktes. Genau. Generalisiert, okay. Ja. Okay. Und dieses generalisierte Andere, diese Erwartung, nennen wir sie jetzt mal Erwartungen, die, das habe ich ja gerade schon gesagt, das hast du ja auch gesagt, die sind vom Subjekt unabhängig zu denken und die nehmen wir dann in uns auf. Und dieses Aufnehmen ist jetzt ein Teil von unserem Selbst, von unserer Identität. Das ist nach Meet das Me, M-E, Englisch, Me. Das Aufnehmen von den generalisierten anderen. Also die Internalisieren ist so ein Fachbegriff, das Aufnehmen von dem, dass die Erwartungen zu einer Struktur meiner selbst werden. Ich nehme sie auf, die verändern meine Persönlichkeit, die verändern meine Identität, mein Selbst. Er spricht auch von Self, von Selbst. Also wir richten ja unser Handeln nach den generalisierten anderen jetzt gerade in dem Beispiel insofern aus, dass wir die Sprache Deutsch verwenden. Dass wir einen gewissen Ausdruck pflegen, dass wir im besten Fall sichere Quellen verwenden. Das sind Erwartungen, ja? Und wir haben das alles verinnerlicht. Und das ist nicht etwas, was wir checken, wenn wir gerade auf einer Bühne stehen und 100 Leute bewerfen uns mit Bierflaschen und buhnen uns aus, weil wir die ganze Zeit Spanisch reden. Und dann checken wir es erst. Sondern es ist quasi schon, diese Erwartungshaltung besteht bereits und wir haben sie verinnerlicht. Genau, wir haben sie. Und das ist das Me. Genau, das ist das Me, das ist dieses typische Rollenhandeln. Also wenn wir jetzt nur den Mensch als Rollenwesen bezeichnen, dann hört es jetzt da quasi auf. Wir handeln nach den generalisierten anderen. Wir handeln natürlich auch nach den signifikanten anderen. Also du handelst auch nach speziell den Erwartungsstrukturen deiner Freundin. Vielleicht, weil sie ganz besondere Erwartungen an dich hat, weil nur sie weiß, dass sie morgen Geburtstag hat. Aber deine Freundin besteht ja auch aus den generalisierten anderen. Der jetzt zum Beispiel sagt, die Liebe muss romantisch sein. So. Und diese Erwartungsstruktur bringt jetzt auch wieder für dich mit. Und das ist im Me zu finden. Ja, okay. Das ist auch so ein bisschen dieses Mann, oder? Also dieses M-A-N. Ja. Man ist doch bitte ein Romantiker, wenn man in einer Beziehung ist. So im Prinzip. Ja, genau. Oder als Mann, wenn man einen guten Podcast machen möchte, dann achtet man darauf, wenn man im deutschsprachigen Raum erfolgreich sein will, dass man nicht die ganze Zeit Französisch redet. So. Ja, okay. Jetzt sind wir natürlich nicht nur das Mannige in uns, sondern Meet spricht jetzt auch noch von dem I. Hast du das nochmal gehört? Ja, me, myself and I, oder nicht? Genau. Und das I ist das, was vielleicht Freud unter Triebe verstehen würde. Für Meet ist das die Spontanität, die Unberechenbarkeit, die Originalität, die Kreativität, das Sprengen von Konventionen, das über den eigenen Schatten manchmal auch vielleicht springen, das eigene Schaffen. Und das ist gerade unabhängig von Me. Also in deinem Rollenhandeln tauchen immer wieder Momente auf, die gerade eigentlich der Rolle vielleicht widersprechen, die gerade das ausmachen, was zu dir gehört, was deine Einzigartigkeit prägen. Weil du bist ja, du unterscheidest dich ja von mir. Und das nicht nur durch Erfahrungen von unterschiedlich generalisierten anderen, sondern auch durch dein Ei nach Miet. Also durch das Spontane, was einfach so aus mir herauskommt, was jetzt nichts mit diesen generalisierten anderen zu tun hat direkt. Genau. Also ein Beispiel wäre, ja. Vielleicht, du siehst einen Sturz von einer alten Frau. Na, lass sie nicht alt sein. Lass sie auch keine Frau sein. Du siehst einen Sturz von einem Mann. Ja. Ist aber eigentlich auch egal. Jetzt sagt dir das Me in Form des internalisierten, generalisierten anderen, du hilfst sofort der Frau. Ne? Ja, unabhängig man hilft von Menschen, die hingefallen sind. Genau, man hilft Menschen, die hingefallen sind. Doch die Reaktion von Jona auf die Situation ist eine ganz andere, weil der Mann, der hingefallen ist, ist gestolpert über seine eigenen Füße und du fängst total an zu lachen an. Also deine Reaktion ist gerade nicht das Me, was der eigentlich sagt, sofort der Person zu helfen, weil sie es vielleicht verletzt, sondern deine Reaktion ist einfach sofort zu lachen. Vielleicht dann im zweiten Schritt kommt das Me und drückt sich irgendwie durch und dann hilfst du auch oder dein moralisches Gefühl, dein Gewissen kommt und merkst, okay, ich helfe der Person. Aber deine erste Reaktion ist aus dem Ei, aus dieser Spontanität heraus, du lachst einfach so. Es kommt einfach ein Lachen. Du willst dich da vielleicht nur noch gegen wehren, weil das Me sagt, nee, du lachst jetzt nicht. Aber du lachst. Das ist so ein typisches Me-Beispiel. Vielleicht noch ein zweites. Aber es muss ja nicht immer positiv sein. Das ist ein Ei-Beispiel. Das Ei kann natürlich auch negativ sein. Also wenn du erfüllst die Rolle eines liebenden Vaters, jetzt in unserem Fall als männliche Wesen, Menschen, biologisch männliche Menschen, und du erfüllst die Rolle eines liebenden Vaters und dann auf einmal drückt das Ei aus einer Spontanität heraus, dass du deine Frau umbringst oder deine Kinder schlägst. Also das Me verbietet dir das eigentlich, aber das bricht dann einfach heraus. Vielleicht dieses Affektive, was du vorhin hattest. Nicht instinktiv, aber affektiv. Es bricht dann einfach spontan heraus. Du wolltest das vielleicht auch gar nicht, aber es kommt. Also das Ei muss nicht notwendigerweise positiv konnotiert bleiben. Aber das Me ist ja das, was sich ergibt, weil ich diesen generalisierten anderen verinnerlicht habe. Genau. Jetzt frage ich mich natürlich, woher kommt das Ei? Ist das auch etwas, weil ich bestimmte im Play zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur eine andere Rolle übernehme und dabei Erfahrungen mache und Erwartungen vielleicht auch verinnerliche, so ganz präzise, direkte Erwartungen, ist das das dann, was diese Spontanität auch beeinflusst? Oder woher kommt das, dass bestimmte Personen so handeln, spontan, und andere nicht? Also, weil es handeln ja eben nicht alle gleich, sondern dieses Ei ist ja da. Ich würde sagen, also die Frage ist schwierig. Manche beantworten die durch Triebe, die in uns sind. Da würde ich absolut nicht mitgehen. Ich glaube nicht, dass Miet den Begriff Triebe in seiner Theorie haben will, weil er gerade gegen Freud argumentiert und sagt, das ist nicht wissenschaftlich. Ich würde sagen, weil sonst würden ja alle lachen, wenn jemand hinfällt, wenn das so eine Art Trieb dann wäre. Ja. Ich würde sagen, der Mensch als Individuum kommt auf die Welt natürlich erstmal ohne Me. Das entwickelt sich ja erst, dieser generalisierte andere. Wir nehmen den ja erst langsam auf. Aber trotzdem handeln wir ja vorher oder verhalten uns zu der Welt, explorieren, nehmen mal das in die Hand, mal das in die Hand. Das ist einfach in uns angelegt. Das ist dieses Ei, diese Spontanität, die wird vielleicht erdrückt durch das, wie mehr wir uns mit dem Me identifizieren, aber das ist genau dieses Explorieren, dieses einfach mal machen, diese Spontanität, die ist in uns, das ist dieser Zwang, ich wollte gerade sagen, Zwang, die Welt zu entdecken, aber das ist in uns angelegt. Aber es ist kein Trieb in dem Sinne. Okay, aber wie wird es beeinflusst, wäre ja quasi meine Frage. Also wie kommt es dazu, dass bestimmte Leute in bestimmte Art und Weisen reagieren und anders reagieren als andere? Ja, es wird beeinflusst sicherlich, aber es hatte jetzt Miet nicht auf dem Schirm, durch genetische Ursachen, inwiefern gibt deine Gehirnstruktur her, dass du dich in andere hineinversetzen kannst, dass du sensibel bist, dass du eine gewisse Aggressivität hast, Hormone, das spielt damit alles mit. Aber ja, das ist vielleicht dieser Unterschied dann auch nochmal. Aber das war jetzt für den Sozialphilosophen Miet nicht so wichtig. Für ihn war diese Interaktion zwischen den anderen dann von Bedeutsamkeit, aber er wollte trotzdem die Einzigartigkeit hervor- oder beibehalten und auch die Freiheit. nämlich nicht determinierte Wesen zu sein, die nur nach gewissen Rollen Automaten sind, sondern, naja, wir interpretieren ja auch die Welt und da ist auch schon eine gewisse Form von Freiheit zu finden, aber auch besonders im I, in dieser Spontanität. Ja. Es gibt ja noch eine dritte, einen dritten Punkt. Wolltest du da jetzt hinzukommen oder? Welche wäre denn der dritte Punkt? Ich dachte, dieses. Gibt es nicht wirklich Myself noch? Ja, Self, ja, klar. Das gibt es noch, aber das Self ist das Zusammenspiel von I und Me. Okay. Ja. Zum I ist noch zu sagen, dass das I das Me hervorruft und gleichzeitig das I auch auf das Me reagiert. Also, wenn ein. Du fällst hin, Jona. Und du bist natürlich ein Mann. Ne? Nehmen wir jetzt mal mit diesen Rollenbildern ist das auch wichtig zu arbeiten. Weil die erklären jetzt auch Rollenbilder. Du bist ein Mann. Du fällst hin auf der Arbeit. Und du willst ruckartig anfangen zu weinen. Aus deiner Spontanität heraus. Fast schon instinktiv. Aber in dem Moment, wo du anfangen willst zu weinen, taucht das Mi auf und sagt dir, Männer weinen nicht. Und ruckartig hörst du auf. Also du reagierst auf das Me als I und hörst auf zu weinen. Das heißt, du reagierst auf das I als Me. Ja, genau. Genau. Andersrum gerade eben gesagt. Ja, ist. sorry. Ja, richtig. Sehr gut aufgepasst. Und dadurch manifestierst du natürlich auch diese Geschlechterrolle, die schon in dir dann, oder die du schon internalisiert hast durch den generalisierten anderen in dein Me als ein Teil deiner Identität, deines Self. Und die macht auch etwas mit dir. Die schränkt nämlich dann sogar deine spontanen Reaktionen ein. Nämlich das I. Und das Zusammenspiel aus I und Me ist dann die Identität. Und wenn du zum Beispiel, natürlich manche Menschen haben mehr I. So manche Menschen müssen gerade Konventionen brechen. Vielleicht besonders gute Politiker oder Wissenschaftler, die auf neue Ideen kommen oder so. Aber viele Menschen handeln schon in ihrem Alltag sehr nach dem generalisierten anderen. Im Sinne von beruflichen Rollen, im Sinne von Geschlechterrollen, von Zuschreibungen, die sie sich machen, wenn man sagt, ich bin ein Nazi oder ich bin ein Weißer oder was auch immer, ne? Hm. Oder aber auch sowas wie, ich bin hier das Feindesbild, ich bin der Jude. Also da macht der das feines Bild auch vielleicht auch wirklich zu der Situation gerade ist. Für andere schreibt sich diese Rolle natürlich aber auch selbst zu und reagiert oder richtet sein Handeln auch dann danach aus und bedient das dann vielleicht auch noch, ne? Also die Menschen, denen zugeschrieben wird, die jetzt zum Beispiel irgendwie im Ghetto oder so wohnen, das sind alles Asoziale und Kriminelle. Und wenn das immer wieder denen gesagt wird, naja, dann sind sie es halt auch irgendwann. So, dann richten sie ihr Handeln irgendwann auch danach aus, weil das Mi das Ei erdrückt. Ja, konntest du soweit folgen? Ja, ich finde die Theorie noch irgendwie relativ flach. Also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles so gut widerspiegeln kann oder ob mir das ausreichen würde, um jetzt Identität tatsächlich zu beschreiben, weil ich finde das mit dem Me, mit diesem, ich handle danach, nach diesem internalisierten, verinnerlichten, generalisierten anderen, also was ist für Erwartungen von irgendeiner abstrakten Autorität dort draußen gibt, gesellschaftliche Erwartung, so. Danach handle ich, das finde ich einen guten Punkt. Ich fand das auch schön, wie du das beschrieben hast mit dieser Erwartung, die man jetzt vielleicht von Männern hat oder von Frauen und dass man das dann auch wieder reproduziert dadurch, dass man so handelt, so. Und dann auch dieser quasi Teil des Problems ist, wenn man so möchte. Aber dieses Ei, dieses Handeln nach Spontanität, das kann man dann doch irgendwie zu kurz jetzt weg oder vielleicht habe ich es aber auch nicht ganz verstanden, aber weiß nicht, man kann ja auch diese Rollen, die man hat, wo es ja auch gewisse Erwartungen gibt, die generalisiert sind, die kann man ja auch unterschiedlich ausfüllen. Also ich kann ja, weiß nicht, ich bin vielleicht Autor, aber bin vielleicht ein ganz anderer Autor und schreibe ganz anders, ganz andere Romane, als das ein anderer Autor schreiben würde. Dann erfülle ich zwar die Erwartungen, aber handle ja trotzdem im Prinzip anders. Genau, es ist ein Zusammenspiel. Also als Autor oder ich bin jetzt Fußball begeistert, da sind das dann diese Spieler, die diesen Unterschied manchmal machen, die was Unerwartetes tun. Das ist dann das Ei. Also du handelst nicht nur als in deiner Rolle als Stürmer und läufst jedes Mal von links nach rechts in den 16-Meter-Raum, sondern dann machst du mal die Pirouette oder die Drehung, die aus der Spontanität herauskommt, das Unerwartete, das ist im Ei. Und das ist das, was die Einzigartigkeit von dir ausmacht, dass du nicht nur dieser Rollenhandelnde bist in verschiedenen Rollen, die du hast, sondern dass es auch immer wieder Momente gibt, die aus dem Ei geprägt sind. Es kann natürlich auch sein, dass das Ei total erdrückt wird und du, also Rolle musst doch immer sehen, dass in einer gewissen Situation bist du diese Rolle, ne? Also du bist ja nicht die berufliche Rolle des jetzt beim Fernsehen arbeiten als Autor oder was auch immer, das bist ja nicht nur du, ne? Aber in der Rolle, in dem Moment, da gibt es auch Situationen nur des Me oder auch ein teilweise vorkommenden I, ein teilweise vorkommendes I. Und dann gibt es wieder andere Rollensituationen, vielleicht als Freund, wo du dich irgendwie geborgen fühlst, wo du dich sicher fühlst, wo das I vielleicht auch öfter hervorkommt und du dann mal Gefühle zeigst oder sonstiges. Obwohl das jetzt nicht von mir erwartet wird, quasi, ja, dass ich gerade Gefühle zeige. Genau, dass du das dann nicht erdrückst. Du hast jetzt den Drang, beim Disney-Film Mulan zu weinen, naja, dann machst du es halt. Aber vor deinen coolen Arbeitskollegen, da machst du das nicht. Aber ist das alles? Also umfasst das wirklich gerade alles, diese Erwartungen von generalisierten anderen und das Verinnerlichen davon? Umfasst das alles, alle Erwartungen? Und also ist das so ein großer Teil meines... Wie ich handle, überlege ich gerade. Ich bin mir da irgendwie nicht so sicher. Es fühlt sich irgendwie so an, als gäbe es da noch viel mehr, was mich dann ausmacht, außer, dass ich handle, wie es von mir erwartet wird und dass ich hin und wieder dann, oder manchmal auch mehr, manchmal weniger, irgendwie spontan reagiere. Und ich finde, es wirkt so ein bisschen, als hätte er einfach das mit diesem Me entdeckt, was irgendwie schlau und schlüssig klingt und dann so dachte, da ist aber noch so viel anderes, wie erkläre ich das jetzt? Fasse ich das einfach mal alles unter diesem Ei zusammen? Dabei ist das ja so vieles. Dabei ist es ja nicht nur, du hast aber ja auch gerade ganz am Anfang ganz viele verschiedene Attribute genannt dafür, irgendwie Spontanität, Triebe. Triebe gerade nicht, aber Kreativität, Originalität. Kreativität, Originalität, es sind ja so viele verschiedene Dinge, die da irgendwie drunter fallen, es wirkt für mich sehr vereinfacht irgendwie. Es ist gerade das, sich gegen die Konvention in gewissen Situationen spontan, einfach so, aus dem Effekt heraus, darauf zu reagieren. Aber für ihn ist schon das Wichtigste, nachdem wir unsere Identität ausbilden, ist die Interaktion mit anderen. Ich kann nochmal 2, 3 Beispiele geben, auch nochmal aufs Me bezogen. Und dann kannst du noch ein bisschen drüber nachdenken oder das auch nochmal weiter irgendwie eingrenzen für dich selbst. Also durch den generalisierten anderen, also wie eben auch schon gesagt, erlangen wir ein Verständnis für unsere berufliche Rolle oder unsere Geschlechterrolle oder unsere Rolle als Staatsbürger. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, was andere von mir erwarten, wird dies ein Teil von mir selbst und ich richte mein eigenes Handeln danach aus. Da bist du ja auch mitgegangen. Um dann der Rolle, die durch die Erwartungen oder durch den Erwartungsdruck entstehen, zu entsprechen. Und die Erwartungen, die ich aufgenommen habe, die mir internalisiert sind oder in mir internalisiert worden sind, nee, das mache ich selbst, die ich internalisiert habe, so besser, habe ich auch ein gewisses Pflichtbewusstsein denen gegenüber. Es ist wie so eine Kontrollinstanz, die ich ausbilde, die dann mir sagt, naja, jetzt handel mal so oder jetzt handel doch nach den und den Erwartungen. Wie das Über-Ich, so bei Freud. Ja, ist und, es viel, ne? Das stimmt schon. Genau, aber es ist mehr interaktionistisch erklärt. Es ist noch detaillierter erklärt und noch mehr in dieser Interaktion und der Rollenübernahme und den Reaktionen, die man bei sich selbst und bei dem anderen auslöst und man sich selbst mit den Augen der anderen sieht. Also es ist noch ein Tick anders. Ja. Noch feiner, finde ich. Und da all dies, das Me, wird jetzt zu einem Teil meines Selbst. Also ich betrachte mich dann auch in diesen in den Rollenbildern und sehe mich als Märtyrer, sehe mich als Frau und bediene dieses Frauenbild oder dieses Männerbild. Und da ist gar nicht mehr so viel mit Eigenleistung, sondern alles, was ich tue, ist eigentlich die Erfüllung von Erwartungen, die von generalisierten anderen auf mich oder die ich aufgenommen habe in mein Me. Und wie stärker das passiert, vielleicht als letzten Punkt dazu, wie stärker das passiert, also wie mehr ich diesen internalisierten anderen mich damit identifiziere, und das ist dann auch so eine, ja, vielleicht auch eine Bedrohung, was dann passieren kann, muss aber auch nicht, aber Ne, dann lass mal Bedrohung weg. Aber je mehr ich mich mit dem anderen identifiziere, also vielleicht sogar durch Belohnungsstrukturen oder sonstiges, wird das alles zu meiner Identität. Und ich tue gerade das, was der generalisierte andere oder was es mir von mir verlangt. Ich bin ein absolut hervorragender Demokrat. Oder aber auch, ich bin der beste Nazi, den man sich vorstellen kann. Weil ich so eine so hohe Identifikation habe, dass ich gar nicht mehr die Zeit habe oder mir mein Me, meine Spontanität so erdrückt, dass ich nicht mal mehr über etwas nachdenke, wie bei Hannah Arendt, die Banalität des Bösen, dass ich keinen Moment mehr habe, wo ich mein Handeln verzögere, sondern dann ist es ein sehr automatisiertes Handeln, in dem Sinne, dass du die Erwartungsstrukturen erfüllst. Natürlich immer noch mit dem Symbolsystem der Sprache. Ja, also natürlich finden noch Verzögerungen statt und du interpretierst Situationen, aber dein Ei wird in dem Moment der sehr starken Identifikation erdrückt. Wenn die Identifikation, dann bist du dran, nicht so stark ist, dann ist das Me nur dann sind die Erwartungsstrukturen nur ein Teil deines Selbst. Und zu deinem Selbst gehören natürlich auch deine genetischen Veranlagerungen, deine Intelligenz, die du von Geburt aus mitbringst, persönliche Erfahrungen, die du durch den signifikanten anderen machst, vergiss den nicht, der gehört auch noch dazu. Der ist ja nicht der generalisierte andere, sondern du hast ja auch Erfahrungen, die du machst mit deiner Freundin, mit deinem Bruder, die machen ja nicht andere Menschen, die sind ja nicht generalisiert. Das kommt auch noch alles in deine Identität. Und dann gibt es noch immer diesen Moment. Wo findet man das drunter? Das gehört zum Self. Es gehört auch zum Me, aber es ist nicht der. Das ist ja eigentlich ein wichtiger, großer Punkt irgendwie, würde ich meinen. Genau. Es ist aber nicht, es ist auch das Me, aber nicht der generalisierte andere, sondern der signifikante andere. Aber es ist ein Teil des Me. Ja. Jetzt hattest du eben gesagt, dass man dass man die bestimmten Generalisierten so doll für anderen so stark verinnerlichen kann, dass man irgendwie dann sehr schnell danach handelt, ohne mal einen Schritt zurückzugehen und das zu überdenken. Mhm. Richtig? Ja. Aber du hattest auch gesagt, dass dieses I viel auch mit Spontanität zu tun hat, was ja dann nicht unbedingt ein Überdenken wäre. Genau. Aber Spontanität kann ja auch erdrückt werden. Also du willst spontan weinen und du spürst das Verlangen, aber dann lässt es. Okay, und dann könnte ich aber auch theoretisch einen Schritt zurückgehen, über diese generalisierten anderen nachdenken, über dieses Männerrollenbild. Ja. Und mir denken, was für eine Scheiße, und einfach drauf losheulen, so wie ich halt gerade Bock drauf hab. Ja, ja. Und aber das darfst du ja eigentlich, also das heißt, wir sind ja eigentlich auch viel mehr von Erwartungen beeinflusst, würde ich jetzt einfach da mal vielleicht auch so annehmen, du kannst auch gerne widersprechen, aber als wir es vielleicht eigentlich denken, oder nicht? Also wir sind viel weniger individuell, als wir eigentlich sein wollen, gerade in so Zeiten von Hipstern und also Individualität war vermutlich selten so wichtig in der Menschheitsgeschichte, wie sie momentan es ist. In der europäischen, ja. Also auf anderen Bereichen der Welt ist es ja nicht der Fall, ne? Also wenn du nach Japan oder nach Asien guckst. Ja, oder, auf jeden Fall. Also natürlich haben wir auch Erfahrungen mit dem signifikanten anderen. Die nimmt dir ja auch keiner. Die Erfahrung mit deiner Mama, mit deinem Vater, mit deiner Lehrerin, die habe ich nicht. Aber wir sind sehr stark geprägt vom generalisierten anderen. Von dem Verständnis, dass wir gendergerecht sprechen sollen. Zum Beispiel. Ne? Aber das Verständnis davon, dass wir Schwarze nicht mögen sollen oder Schwarze gerade nicht diskriminieren und systematisch rassistisch begegnen. Und das kommt natürlich immer auf den generalisierten anderen an und wo du dich gerade befindest. Na, und auch der signifikante andere könnte zum Beispiel wenn du dir jetzt vorstellst, Deutschland wäre komplett rassismusfrei, dann könnte natürlich trotzdem Rassismus in dir auftauchen, weil eine Mutter dir das irgendwie beibringt, als signifikante andere. Aber der Rassismus würde dann nicht als generalisierte andere in dich aufgenommen werden. Aber bisher klang es immer noch sehr passiv, dass man irgendwie denkt, okay, man hat das einfach übernommen und handelt deswegen danach im Me. Also ich handle einfach nach diesen generalisierten anderen, weil ich das einfach irgendwie übernommen habe. Aber man könnte natürlich auch, weil du jetzt gerade das Thema Rassismus irgendwie angesprochen hast. Man kann natürlich auch sehr konkret über Alltagsrassismus nachdenken und dann zu dem Entschluss kommen, okay, so etwas wie das N-Wort, das sagt man nicht, das sagt man nicht. Und daraus quasi sehr aktiv und bewusst so einen generalisierten anderen verinnerlichen, oder nicht? Ja, ja, ja, klar. Also es muss nicht nur so etwas Passives sein, wie es bisher immer irgendwie klang, dann auch mit so Rollenbilder, Geschlechterrollenbilder oder sowas, sondern es kann ja auch sehr aktiv dann sein. Und dann ja auch wieder viel mehr individuell, wenn ich mich selber dafür entscheide, ganz das zu klar tun. Klar, also es ist auf jeden Fall, ja, absolut. Also man sieht ja auch so, den generalisierten anderen findet man auch in so Erwartungsstrukturen, zum Beispiel beim Job, also erstmal andere Sachen hinzuzunehmen, die vielleicht nicht nur mit Rassismus oder so zu tun haben, ne, dass du nicht zu spät zur Arbeit kommst, dass du dich an den gesetzlichen Vorgaben hältst, dass du Steuern zahlst, ne, dass du zur Wahl gehen kannst, dass du aktiv wählen kannst, dass du die Werte und Normen von einem generalisierten anderen, also lass mal den generalisierten anderen dann eine linksliberale Partei sein, dass du das übernimmst aktiv und dann danach dein Handeln ausrichtest. Aber der generalisierte andere ist ja nicht nur einer. Das sind ja Werte und Normen, die können natürlich im rechten Spektrum sehen, die anders aus als im linken. Aber es ist im Game dann, dass du verschiedene, oder lass mal das mal weg, ja, das vielleicht reicht das erstmal so. Ja. Okay, und so, also ist es das? Ist das das, was Identität dann ausmacht nach George Herbert Mead? Genau, deine Identität macht gerade das aus, dass das Ich aus dem Wir entsteht. Also neuere Theorien gehen da auch mit. Also dann sind das Theorien der Anerkennung, so heißen die dann. Aber dass die durch Anerkennung quasi dein eigenes Self formen. Und dass das Ich, bei dem dann das Self quasi aus dem Wir entsteht durch Anerkennung. Oder bei Mead jetzt, dass das I und das Me das Self ergeben und das Me aber dich unheimlich beeinflusst, weil du interaktionistisch durch die Welt gehst. Weil du immer deine, durch das Symbolsystem der Sprache oder durch Gesten Reaktion beim anderen auslöst, aber auch immer bei dir selbst und du dich immer auch mit den Augen der anderen siehst und Rollen übernimmst. Du übernimmst immer Rollen. Und in dem Moment, wo du Rollen übernimmst, wird diese Rolle in dem Moment auch ein Teil von dir selbst. Und das beeinflusst dein eigenes Handeln. Ja. Ich finde die Theorie total gut. Sonst hätte ich sie auch nicht für meine Masterarbeit selbst verwendet. Ja. Aber man hat schon so ein bisschen auch, also man fühlt sich schon eher, also wenn mich jetzt jemand fragt, wenn wir nochmal zum Anfang hin jetzt zurückgehen, um so diesen Kreis auch vielleicht zu schließen, und du fragst mich, hey Jona, wer bist du? Dann antworte ich oft mit so generalisierten anderen eigentlich, oder nicht? Also eher mit dem Me, wenn ich sage, ich arbeite beim Fernsehen oder sowas, oder nicht? Würde man das dann so, könnte man das so sagen? Ja. Eigentlich antwortest du mehr mit so Eckdaten und erzählst deine Identität gar nicht prozesshaft. Ich würde eher sagen, nee. Na gut, aber wenn man sich das dann vorstellt, wenn man sich jetzt vorstellt, wie ich beim Fernsehen arbeite, dann hat man ja auch erstmal so ein generelles Bild, so das einen generalisierten besser. Anderen davon, wie jemand beim Fernsehen arbeitet, im Kopf. Ja, das ist, man das hat ist noch besser. Nicht dieses spontane Ei im Kopf, das, was mich dann vielleicht auch eher ausmacht und unterscheidet von anderen Menschen, die ähnliche generalisierte andere internalisiert, verinnerlicht haben. Ja, und ja auch die Erfahrung mit dem signifikanten anderen. Und das ist ja auch, also jeder hat ja nicht die gleichen Erfahrungen wie du. Ich werde ja niemals deine Chefin so kennenlernen. Und das ist etwas, was sehr schwer zu beschreiben ist, oder nicht? Ja. Also ich kann sagen, ich arbeite beim Fernsehen und du hast ein Bild im Kopf und das stimmt dann auch irgendwie und Erwartungen, die auf mich da einprasseln, wenn ich dort arbeite. Aber wie ich das dann genau ausfülle und auch mit meinem Ei, mit meiner Spontanität, mit meiner Kreativität, das ist schwer zu beschreiben. Ja, ne? Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollen würde, ist, wenn du dir so ein typisches Frauenbild jetzt vorstellst. Also ich habe es gerade so ein bisschen mit Frauenbild, weil ich mich auch mit Feminismus beschäftige und mich selbst auch als Feminist sehe. Und ich finde auch, das sollten wir alle tun. Und dann sowas gesagt wird von einer Frau oder so, Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich kann nicht anders. Und sehr, sehr starres Rollenbild von sich selbst. Da kann mit der Theorie eigentlich aber auch zeigen, dass man anders kann. Man kann anders. Man muss dieses Rollenbild nicht in Gänze entsprechen, sondern man kann das auch aufbrechen. Man kann sich auch umschauen nach, inwiefern dieser generalisierte andere zu einem Teil meines Selbst geworden ist und wo finde ich vielleicht noch andere Werte und Normen. Was hat es mit meiner Spontanität auf sich? Ich bin nicht nur das, was andere zu mir sagen, wie andere mich sehen. Ich bin nicht nur der Verbrecher oder die Frau oder der asoziale Verbrecher im Gefängnis. Ich bin auch nicht nur der Sexualstraftäter. Also, das sind ja Menschen auch, die noch verschiedene Teilidentitäten haben. Ja, ja. Und halt dieses Ei, was ich dann genau quasi da so wichtig finde. Ja. Und die Erfahrung mit dem signifikanten Anderen, so, die ich auch nicht gemacht habe. Ja, absolut. Ja. Ja. Das ist immer ganz gut, da so eine Theorie auch zu haben und zu kennen, weil das natürlich auch dann oft so ein erster, also das ist ja in Therapien auch oft so, dass man versucht auch, oder das ist zumindest eine Therapie, Art oder ein Aspekt davon oft, dass man erstmal versucht, das den anderen verständlich zu machen, warum das gerade überhaupt so ist. Dass man das überhaupt erstmal rational verstehen kann, weil wenn du etwas rational verstehst, dann kannst du auch besser damit umgehen. Und insofern ist ja die, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, da auch echt nützlich und praktisch, wenn man das so verstanden hat und dann vielleicht sich selbst und seine Identität aufdröseln kann. Genau, und auch neu bewerten kann. Ja. Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass man Situationen lernt zu bewerten, in der Psychotherapie zum Beispiel. Ich finde eigentlich, dass wir das bisher ganz gut zusammengefasst haben. Wir haben ja sonst immer dieses Kapitel, einen Abschluss oder so. Aber ich würde das jetzt mal so ein bisschen vorziehen und das jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was wir hatten. Also wir haben am Anfang die Frage gestellt, wer bin ich? Oder was ist Identität? Was ist Identität? Ist insofern zu beantworten, dass ich sage, wer bin ich? Wer bin ich nicht? Wie bin ich geworden, was ich bin? Die Frage der Identität ist ein lebenslanger Prozess. Die wandelt sich, die ist nicht starr, die ist dynamisch, prozesshaft und interaktionistisch. Das heißt, sie ist abhängig auch von den anderen Menschen, wie andere Menschen mich auch sehen. Ich weiß nicht alles selbst über mich, sondern ich muss auch gucken, wie andere mich sehen. Das sehe ich beispielsweise gut, wenn ein Psychotherapeut sich mit mir befasst, der kann sich ganz gut in mich hineinversetzen, der kann mich gut spiegeln und dann entdecke ich auch Neues über mich selbst. Bei mir ist es jetzt so, dass wir zunächst einmal die Sprache als Symbolsystem benötigen, um Identität ausbilden zu können. Auch brauchen wir die Rollenübernahme. Durch die Rollenübernahme gelangt dann das Me in unser Self, entweder durch das Play oder durch das Game, nämlich der signifikante andere oder der generalisierte andere. Und in diesem Prozess gibt es dann ja verschiedene Bezugsgruppen. Ne? Also es gibt nicht einen signifikanten es gibt nicht einen generalisierten anderen, sondern es ist immer verallgemeinerte Werte und Normen von einer gewissen Bezugsgruppe. Zum Beispiel von den Hooligans oder was wir denn auch denen zuschreiben oder von dem Rechtssystem oder von der Demokratie oder von was auch immer, einem rassistischen Gedankengut. Dann haben wir das Play und das Game. Zusammen spielen wir mit einer Bezugsperson. Dann befinden wir uns im Play. Wenn wir aber Rollen oder mehrere Rollen übernehmen und das sogar gleichzeitig, dann befinden wir uns im Game. Und das Bild der anderen ist auch immer oder hat auch immer einen Einfluss auf mein eigenes Verhandeln und agiert sogar als Kontrollinstanz in uns. Wir handeln so, wie es der Polizist möchte, wenn er uns auf der Straße begegnet und wir vielleicht Mist gebaut haben. Wir richten unser Handeln danach aus, auch vielleicht nicht über Rot über die Ampel zu gehen, auch wenn wir das gerade könnten und wir wissen, da sind gerade keine Autos oder sonstiges. Also ich sehe mich in den Augen der anderen und werde mir meiner selbst hierbei bewusst. Und dieses Vergegenwärtigen, wer ich bin, ist jetzt das Zusammenspiel von I und Me und das ist das Self. Ja, das ist Identität, das ist Me. Punkt. Okay, das war jetzt quasi das letzte Kapitel doch noch einfach hier jetzt ans Ende dieses Kapitels gefasst, richtig? Nur damit ich das... Genau. Ja. Okay, weil sonst haben wir immer noch ein letztes Kapitel, so der Abschluss nochmal. Ja, aber ich finde, das passt jetzt hier gerade gut rein, weil ich eben auch schon Sachen wiederholt habe, weil du Sachen wiederholt hast. Ja, nee, alles gut, ist ja Quatsch, da jetzt ein extra Kapitel aufzumachen für 2 Minuten Inhalt, die dann noch kommen würden. Ja. also haben wir das verstanden. Jetzt hoffentlich auch und zumindest abgeredet, ja. Durchgeredet. Also was ich jetzt nochmal so ein bisschen off-talk, aber wir sind trotzdem noch im Podcast, was ich einfach total gut finde, ist, dass man sich diesem Me bewusst wird, was durch den anderen und durch die Rollenübernahme in einen aufgenommen wird. Aber das ist auch immer etwas damit zu tun, dass wenn du dich durch die Welt bewegst, dass du Reaktionen bei anderen auslöst. Und dass, wenn du dich bewegst durch die Welt und Sprache verwendest, dass du die Reaktion der anderen zuvor auch bei dir selbst auslöst. Also das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Und dass du vielleicht auch manchmal so einen inneren Monolog in deinem Geist hältst, wie der andere jetzt denken könnte, was der andere sagen könnte. Also das mache ich ja auch zum Beispiel, wenn ich Podcast-Folgen vorbereite, dann spreche ich das vorher einmal immer durch, überleg mir, wo Jonas schlaue Fragen alle kommen könnten oder wo auch nicht. Also ich versetze mich in die Rolle von Jonas oder auch von euch allen und gehe das Ganze einmal durch. Und dadurch kann man aber sowas wie Frauenbilder total gut erklären oder auch Rassismus. Also ich finde das total spannend. Also ich bin ja fast schon Fan so vom symbolischen Interaktionismus. Ja. Ich finde das erklärt auch recht viel. Und ja, du hast auch recht, das Ei ist recht schwammig trotzdem. Das kann man noch präzisieren, ja. Man hat das ja auch manchmal sehr konkret, dass man, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, sich einfach Dialoge führt in seinem Kopf, die niemals irgendwann entstehen werden oder jemals entstanden sind in der Vergangenheit. Irgendwie man denkt, ja, was ist denn, wenn jetzt der Chef oder die Chefin ankommt und sagt, ja, das hast du alles scheiße gemacht. Das ist alles scheiße, was du gemacht hast. Und dann überlegt man schon direkt, wie man darauf dann reagieren würde und antworten würde. Dabei wird es nie zu dieser Situation kommen. So, das ist einfach reine Vorsichtsmaßnahmen, die man da trifft und dann halt sehr konkret schon, weil man wirklich diesen kompletten Dialog durchspricht in seinem Kopf. Ja, oder wenn man irgendwie Scheiße gebaut hat, wobei dann kommt es vielleicht auch zu Tage, dann wird es irgendwann angesprochen, aber dann sprichst du es ja auch vorher durch, wie erkläre ich das jetzt meinem Freund oder meiner Freundin oder wenn ich von einer mündlichen Prüfung stehe, versetze ich mich in die Rollen des anderen und richte mein eigenes Handeln danach aus. Vielleicht spreche ich denen sogar nach dem, was sie gerade hören wollen, weil ich mich gut in die Rolle hineinversetzt habe. Das hatte ich zum Beispiel mal. Ich wusste genau, was mein Dozent hören will, weil er ein Buch darüber geschrieben hat. Dann haben wir sein Buch durchgelesen zu dem Philosophen und habe ich einfach das erzählt, was er selbst mir erzählt hat vorher durch seine eigene Sprache in dem Buch. Ja, er war begeistert, ne? War eine 1,0. Und am Ende hat er gesagt, ich habe das so gut verstanden, ob ich ihnen noch weiterhelfen kann, weil er da noch ein paar offene Fragen hat. Konnte natürlich nicht, weil ich nur das wiedergegeben habe, was er selber weiß, aber ich habe mir dann irgendwas ausgedacht. Kaufen Sie mein Buch. Ja. Aber ja, diese Rollenübernahme, sich das bewusst zu machen, das machen wir verdammt oft. Und je besser wir das können, desto besser verstehen wir auch den anderen. Das ist so eine Grundvoraussetzung auch von Therapeuten. Also ich sollte das ganz gut können. Und Menschen, die das gar nicht können, Autisten oder was auch immer, die haben ja auch hohe Schwierigkeiten dann in der Interaktion mit anderen Menschen. Die reden dann vielleicht viel zu lange, weil sie gar nicht merken, der andere will gerade gehen oder sonstiges. Ja. Oh, das ist ein schönes Beispiel. Ja, also, wissenschaftlich immer noch relevant, kann man dazu sagen. Meet wird immer noch verfeinert und verbessert, ist noch nicht komplett überholt, weniger überholt als Freud. Und ja, das war George Herbert Mead. Wer bin ich? Wer ist Jonah? Aus was alles bestehst du eigentlich? Wer ist Jonah? So nennen wir die Folge aber bestimmt nicht. Das weckt auch falsche Erwartungen. Aber okay, das waren jetzt, ich würde vermutlich so knapp über 2 Stunden, die wir uns jetzt mit Meet beschäftigt haben. Und ich glaube, man hat jetzt schon echt einen ganz guten Überblick darüber bekommen. Also das war sicherlich nicht alles. Nehme ich jetzt einfach mal sehr stark an. Also, nee, da gibt es doch, also zum Beispiel die Gesten. Ne? Da spricht man von vokaler Geste und verfeinert das noch alles. Das habe ich jetzt aber bewusst weggelassen. Nee, dafür ist ja auch dieser Podcast da, um erstmal einfach so einen Überblick zu gewinnen und dass man, wenn man jetzt auf irgendeine Party eingeladen wird von irgendwelchen Philosophiestudenten Studierenden, dass man da ein bisschen mitreden kann. Beziehungsweise jetzt bei dieser Folge ja auch Soziologie und KommunikationswissenschaftlerInnen. Ja. Genau. Aber das war doch schon mal ganz gut. Ich hoffe, wir haben alle was dazugelernt. Ich meine, es verstanden zu haben, soweit. Und es hat mir gefallen und viel Spaß gemacht. Also vielen Dank, Micha. Wenn ich könnte und nicht selber Teil dieses Podcasts wäre und das dann nicht kompletter Schwachsinn wäre, dann würde ich dich und mich doch lieben gerne bei Patreon unterstützen. Kannst du machen. Also das könnt ihr gerne machen. Ach so. Wenn wir, ja, also wenn ihr uns finanziell supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf der Seite www.patreon.com/philosophie2go. Ein Link dazu findet ihr bei Instagram. Da heißen wir auch einfach Philosophie2go. Und da findet ihr auch, wie gesagt, ein, ja, verschiedenste Dinge. Noch ein extra Podcast-Format, das wir nur dort haben. Behind-the-Scenes-Material, ein Essay oder verschiedene Essays hin und wieder immer. Und ihr werdet natürlich immer am Anfang dieser oder am Anfang einer neuen Folge von Philosophie2go namentlich erwähnt. Ganz das genau. Ist ja, glaube ich, auch ganz cool. Und das, also es ist auch eigentlich das Wichtigste ist, nehme ich mal, oder das sollte eigentlich die größte Motivation sein, dass das einfach supported wird und nochmal anders gewertschätzt, als wie ihr es auch jetzt schon tut, einfach durchs Anhören, was uns immer noch am wichtigsten ist. Und einfach freut, dass wir so viel Feedback bekommen zu den ganzen Folgen und mit euch da im Dialog sind. Das ist wirklich schön, das war jetzt im letzten Jahr, das wir jetzt hatten, 2020, das Jahr an sich war politisch und gesellschaftlich wirr und verrückt, aber für unseren Podcast war es dann doch eigentlich ganz schön und hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und da sind wir sehr gespannt aufs nächste Jahr, jetzt auch auf dieses, meine ich. Genau, gerne weiter ins empfehlen. Das ist total toll, auch schon mal sehr wichtig. Also unabhängig von Patreon, Mundpropaganda, das ist der neue heiße Scheiß. Auf jeden Fall. Dann hoffe ich, dass wir uns in einem Monat wieder hören. Macht's gut bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.